ja, war auch bei mir eine komische Zeit, deswegen konnte ich den verstehen, dass der also da drauf war. Also ernsthaft, weil es richtig gesessen hat. Ja. Ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass Songs mir richtig auf den Leib geschrieben sind. Das mag an meinem Leib liegen. Das sind diese kurzen Songs. Ich habe übrigens von einer Hörerin, die vorhin angerufen hat, die wollte eigentlich was von dir, hatte aber jetzt keine Zeit, die Sendung zu hören. Und das haben wir übrigens aufgenommen, damit du das jetzt hören kannst. Das ist gut. Oh, wie herrlich. Ah. Ich mache alles mit. Gut, hä? Ja. Ja. So liebe ich den Hörer eigentlich. Ja, ja, auch. Ich weiß, die Hörerin auch. Also nicht, dass die Hörerin den Hörer auch so liebt, sondern dass die Hörerin auch so liebt. Ja. Sollte ich dir geben? Ich weiß nicht, die meinte, du weißt dann schon. Ja, ich erinnere mich. So halbwegs. Gut, ne? Ja. Ey, wir müssen jetzt was verlosen. Wollen wir mal sehen? Was haben wir denn zu verlosen? Geh mal clever, da ruft noch keiner an. Freikarten. Nee, dann hast du Ärzte nicht laut genug gesagt. Nee, oder wir vielleicht daran, dass. Wenn doch ja nicht der Ärzte verlost. Nee, das ist egal. Hauptsache, also du musst erstmal die Hörer haben. Also sagen wir jetzt nochmal irgendwie, diese Sendung dreht sich um die Ärzte. Ja. Ey, jetzt rufen sie wie die Bekloppten an. Liegt das jetzt wegen Ärzten? Ja, klar. Alle acht Leitungen das voll. Das geht. Ja. Auf jeden Schlag Ärzte, erste Mal gesagt. Ja. Da waren die digital schon ausgestattet sind. Mhm. Da waren die ersten fünf waren digital und dann kamen noch drei analoge hinterher. Wie machen die analogen? Ach so, jetzt müssen wir erstmal erklären, was überhaupt verlost wird, wa? Bevor Thomas Prinzler da seine Arbeit aufnehmen kann. Freikarten ist immer gut. Freikarten und zwar für den 3. Oktober. Da ist Einheitsfest. Was machst du am 3. Oktober? Feierst du schön? Ist ein Dienstag, ne? Ist ein Dienstag, ist aber ein Feiertag. Habe ich abends Sendung trotzdem. Ach, hast dann du Sendung? Dann den Soundgarden zum Dienstag mit nur ausländischen Songs. Ja, kein schön. Deutschen, ja. Weil. Fandest du das auch so eine Schweinerei, dass die euch damals den 17. Juni weggenommen haben? Nee. Ich bin ja, glaube ich, bloß einmal in Erlebnis in Junus des 17. Juni gekommen. Das war ein schöner Feiertag. Also weil ich das im Sommer ziemlich praktisch finde. Aber 3. Oktober ist ja total blöde, oder? Ich meine, Feiertag ist Feiertag, aber. Nein, ich habe nicht verstanden, warum sie dann nicht irgendwie einen 7. Oktober genommen haben. Ja, oder irgendeinen anderen Termin. August oder. Weiß ich nicht. Nee, finde ich auch, man hätte irgendwie eine jüngste Jahreszeit legen sollen, wenn schon Feiertag sein muss. Meine hätte man ja irgendeinen Grund für gefunden. Ist ja am 3. Oktober ist ja auch Feiertag. Und da haben die sich hier von Fritz gedacht und ich habe mir mit Wiebrecht gedacht, wir werden uns mal einen Bus mieten und durch die deutsche Hauptstadt fahren an wichtige historische Stätten und die besichtigen und erklären. Wiebrecht erklärt seine wichtigen historischen Stätten, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ihr könnt mir vorstellen, dass da eine öffentliche Bedürfnisanstalten darunter sind und ich erkläre meine historischen Stätten. Da werden keine öffentlichen Bedürfnisanstalten sein, es werden auch keine Lokale sein, trotzdem die Verlockung sehr groß war, sich für Lokale zu entscheiden. Wird bei dir zu Hause sein und deine Lieblingsklasse? Wird bei mir zu Hause vom Fernseher sein, da werde ich viel von meinem Leben erzählen und noch so eine oder andere Bäume, die durch mein Zutun irgendwie enorm ins Kraut geschossen sind. Deutsche Eichen. Na, jedenfalls fahre ich mit Wiebrecht durch. Mann, Johnny, du bist echt, wie das war ausgemacht, dass du mich jetzt ausfragst und ich kann schön antworten. Ach so, und verdammt. Dann ist das erklärt. Na, das wenn du schon vorher. Pass mal auf, mein Junge. Du, also okay, mach das jetzt mal anders. Ja. Wieso ist denn eigentlich der 3. Oktober anders auf Fritz als sonst die Dienstage? Weil das ein Feiertag ist und quasi ein Sonntag, der auf den Dienstag fällt. Ach. Und weil das aber auch einen historischen Hintergrund hat. Nämlich welchen? Deutsche Einheit. Ah ja. Ja. Hm. Und wie geplant ist, dass ich mich mit Wiebrecht in einem Bus vereine? Wer ist denn Wiebrecht? Wiebrecht. Soll ich ungenauer fragen? Also nicht so, ist nicht der so nicht, detailliert. Ist, ja. Okay, was dann frage ich. Und was habt ihr euch da einfallen lassen, du und? Wir werden historische Stätten, die sowohl das Schicksal von, also die das Schicksal von drei Leuten betreffen, von Volker Wiebrecht, von mir und von Deutschland, besuchen und erklären. Also Deutschland wird die Schnauze halten, Hals-Maul Deutschland, aber Wiebrecht wird reden und ich werde reden. Ach, so ist das gemeint. So ist das gemeint. Das ist ein Radiospruch. Ja, ist ein Radiospruch. Ach so, ich hab den eine Zeit lang echt so politisch verstanden. Nee, ist Quatsch. Ach so. Na, kannst du dir ja vorstellen. Hals-Maul Deutschland, klar. Ja. Drei wichtige Leute. Siehst du doch da an dem Mikrofon, wenn Rotlicht ist, soll Deutschland die Schnauze halten. Ach so. Und das wird dann im Radio zum Teil übertragen, mit einem Ü-Wagen, der hinterm Bus herfährt. Das stelle ich mir gut vor, wahrscheinlich. Das wird im Radio übertragen, ist aber blöd. Wenn Deutschland das Maul hält, das dann zu übertragen, ist eigentlich auch blöd. Nee, Deutschland redet wahrscheinlich im Deutschlandradio, aber wir sind ja hier auf Fritz und da reden dann Wiebrecht und Icke. Die Fritzen, ja, ist klar. Ja, und erzählen schöne Sachen. Und da können Leute mitfahren, weil das ja ein Bus ist. Also das, der hat nur Busse. Im Grunde wäre mit einem kleinen Wagen billiger und praktischer gewesen. Hätte ich mich mit Wieprecht viel besser unterhalten können. Aber wir haben nur einen Bus gekriegt, sodass da jetzt noch ungefähr 30 Plätze mal frei sind. Wie, du meinst, die können mit Volker und mit dir in einem Bus fahren? Die können in... Ey, das ist so toll. Das ist so toll. Die können in einem Bus fahren. Also ich meine, ich nehme an, Wieprecht und ich, wir werden hinten in einer VIP-Lounge sitzen und den ich habe ja gehört, ihr habt diesen gemieteten Wagen, den schwarzen. Nee, ich glaube nicht, dass wir extra hinterher fahren. Mhm. Nee, also weil ich neige schon, ich denke schon, gut, okay, man schwimmt im Geld, man ist irgendwie ein Superstar, aber ab und an muss man doch mal irgendwie also volkstümlich sein. Ist ja nicht lange, ne? Wie der Bundespräsident. Ist 10 Minuten, oder? Ist nicht so lang. Nee, das geht einen ganzen Tag. Einen ganzen Tag? Das fängt, glaube ich, um 12 Uhr ungefähr an. Man müsste um 12 Uhr irgendwo in Berlin sein, wo ist noch nicht ganz klar. Den hast du jetzt schon gefangen, den Ball. Den hast du mir aber auch zugeworfen. Ja, doch, war ein schöner Pass, aber auch schön abgefangen nur. Und jetzt rinnt das Ding. Und ach so, und dafür gibt's 10x2 Freikarten. Und schön. Aber da soll nicht jeder mitfahren. Also erstmal finde ich, dass mindestens 50%, Thomas Prinzler, hörst du zu? Du kannst jetzt langsam hier abnehmen, die Leute, aber das sollten Frauen sein. Mann, ey. Sei doch nicht so flach, sagt er. Mann, das ist doch so auffällig. Sag doch irgendwie keine Männer. Das ist doch nicht so auffällig. Nee, das sollten wenigstens zur Hälfte Frauen sein. Und außerdem ist, finde ich, sowieso Braun. Ja, da kann doch kaum einer anrufen. Wie viele Leute gibt's in Berlin, die zur Hälfte Frau sind? Da gibt's ja, na wohl, wie viel kann man da? 10x2, das könnte hin, ja, das aber da kommt ja auch hinzu, die sollen ja nicht alle aus Berlin sein, das ist ja doof. Ach so. Die Berliner, die lungern sowieso mal in Berlin rum, also die müssen ja da nicht nur mit dem Bus fahren. Also Brandenburger werden bevorzugt. Also 20 Leute, die nicht aus Berlin sind und zur Hälfte Frau sind. Zur Hälfte Frau und möglichst aus Brandenburg sind. Die hätten die Chance, am 3. Oktober mitzufahren. Ich wollte und die fangen. Könnten mich sehen und Wieprecht anfassen. Ist ja blöd. Oder umgekehrt. Ja, weil... Okay. Das ist noch nicht ganz klar. Aber ich muss überlegen, wofür ich mich da entscheiden würde. Außerdem kriegen die historische Exkurse. Johnny, hättest du denn so eine Stelle? Gibt's für die? Ich habe irgendwie schwer überlegt, weil die haben ja gesagt, ja, Kuttner, wir machen so eine Rundfahrt und dann such dir mal 3 Orte aus, wo man hinfahren kann. Gibt's für dich einen Ort, an dem ganz viel passiert ist? An dem sich Geschichten und Geschichte erzählen lassen? Mein erstes Klappbett, meine. Nee, ja, dann das Hochbett und dann das Wasserbett und dann die Futon-Sache, da ist 90% deines Lebens haben da stattgefunden. Ja, nee, jetzt historisch, meinst du? Ja, so, also wo du irgendwie wirklich was erlebt hast, was jetzt, sagen wir mal, über Futon, Wasser, Hoch- und Klappbettgeschichten hinausgeht. Historisch gesehen, warte mal. Wobei, vereinigungstechnisch ist das natürlich schon ein dichter Ort. Ja, warte mal. Ja. Na, nicht so historisch. Also vielleicht wurde vom Nazi eh aufs Maul gekriegt hast. Ja. Das kann man ja dann gleich immer... U-Bahnhof Ruhleben. U-Bahnhof Ruhleben. Mhm. Auf dem Weg zu Ikea? Mhm, nee? Ach, lange vor Ikea. Auf dem Weg zu meiner damaligen Freundin. Ach, ja. Ja, aber hieß die nicht so, Ikea? Ja. Wer weiß denn das? Naja, wenn nicht Ikea, dann nur die, kannst du nur die Freundin sein. Ja, gibt ja nur 2 Möglichkeiten, warum man nach Spandau fährt. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Steht da nicht der Bierpinsel? Der Bierpinsel? Wo steht denn der eigentlich? In Steglitz. Ach, in Steglitz. Das, na, das ist für mich also ungefähr immer das dasselbe. Historisch für mich überhaupt nicht wichtig. Aber Steglitz fällt mir gerade doch hier U-Bahnhof Walter-Schreiber-Platz ein. Da war die Music Hall früher. Da gab es auch ab und zu Haue. Ja. Wobei, man muss ja nicht immer so doofe Sachen nehmen. Können auch positive Erlebnisse sein, war ich denn? Ja. Freibad Wannsee, die erste Erektion und so. Mann, oh Mann, Johnny, Junge! Ey, ist lange her. Das muss mindestens 5 Jahre. Und sagen wir mal, ausländische Staatsgäste hast du nie begrüßt, dass du jetzt mit einem Fähnchen in der Hand am Straßenrand gestanden hast? Doch, ich war mal, als die Queen in Berlin war. Siehste? Also nicht die Band, sondern die englische Königin. Die habe ich mal gesehen. Siehste? Durch Zufall, aber immerhin, ich war da. Hab mich gewundert, ist so voll und so. Und auf einmal war da die Queen. Junge, du hast doch was zu erzählen, du musst nur ein bisschen überlegen. Naja, ist lange her, ich bin inzwischen auch, ja, gehe auf die 40 zu. Ich habe mal Castro zugewinkt, aber in einer völlig absurden Situation. Da habe ich nämlich gerade für meine Schule, sollte ich Kuhaugen holen. Habt ihr auch immer Kuhaugen sezieren müssen? Muss auf den roten Knopf drücken, langsam. Kuh, nee, das war ja doch mehr so ein sozialistisches Ding, ne? Kuhaugen? Ja. Nee, Castro, das verwechselst du jetzt. Castro war ja so ein sozialistisches Ding. Kuhaugen sind, glaube ich, systemunabhängig. Wie, ihr musstet Kuhaugen sezieren? Ja, das war in der 8. Klasse oder in der 7. Klasse. Da hat man im Biologieunterricht Kuhaugen seziert. Ich nicht. Und, naja, du nicht. Du bist ja auch im Westen groß geworden. Da durfte der das wahrscheinlich nicht. Und dann musste einer in Viehhof fahren und die Kuhaugen holen. Und das war, irgendwie musste ich das machen. Jedenfalls bin ich dahin mit einem gelben Plastereimer. Mhm. Und hab dann einen halben Eimer voller Kuhaugen gehabt und sollte den dann in die Schule fahren. Und weil ich ein bisschen mich dämlich angestellt habe, habe ich den Deckel vergessen. Jedenfalls habe ich lauter entsetzte Blicke im Bus gefangen und komme dann und steig aus dem Bus aus, irgendwo da hinten Friedrichsfelde und sehe schon, da stehen überall Menschen an der Straße mit so Fahnen in der Hand und denke, was ist denn hier los, und stelle mich mit meinem Eimer dazu und da kutschieren sie Castro vorbei im offenen Auto und der hat gewunken. Die Wunken, das fand ich echt ziemlich nett. Ich mit dem Eimer mit Kuhaugen in der Hand und gucke Castro zu und Fiedel fährt vorbei. Bin beruhigt weiter in die Schule gegangen und wusste dann schon, was in der Mittagspause sein wird. Nämlich, dass in den Pinkelbecken im Jungsklo überall Kuhaugen liegen. Mädchenklo habt ihr euch nicht getraut. Mädchenklo haben wir uns nicht getraut. Ja, aber das ist schon was Irritierendes, wenn dir aus dem Pinkelbecken jemand entgegenschaut. Und wenn es nur eine einäugige Kuh ist. Das prägt, ja. Ja. Vor allen Dingen ohne die Kuh. Ohne Kuh hinten dran, ja. Mit Kuh hätte es kaum drin gepasst. Du, ich war, also zu den Zeiten, als du in der 7. Klasse warst, war ich nie im Osten auf dem Klo. Deswegen war ja praktisch auch so eine Frage gleichzeitig von mir. Wie groß waren die Toiletten in der DDR? Ich brauchte kein Höckerchen. Insofern hast du gesehen, dass sie da irgendwie doch mit wenig Material ausgekommen sind. Ja, die Höhe hat ja, achso, obwohl hat man ein bisschen Leitung gespart, das stimmt. Hat man Leitung also gespart, an, welchem Stockwerk die waren immer. Und selber, ich finde, die sind ja sowieso viel zu groß, oder? Die fassen doch auf Tonnen, so eine Pinkelbecken. Die braucht man doch ja nicht. Meinst du jetzt die an der Wand hängen einfach? Die an der Wand hängen, zumal ja auch immer gleich abfließt. Nein, die sollen das ja auch nicht fassen erstmal. Also im Überschwemmungsfall sollen sie schon ein bisschen was fassen, aber erstmal sollen sie es nur fangen. Ja, sind im Grunde wie so ein Baseballhandschuh. Und die heißen ja auch Auffangbecken und nicht Auffassbecken. Auffangbecken heißen ja, die? Ja, das sind Auffangbecken. Ach, das hast du noch aus deiner Lehre. Ja, ich hab damals Gaswasser scheiße gemacht. Ja, heute machen wir nur noch Scheiße. Gaswasser machen andere. Nee, habe ich tatsächlich mal mit angefangen. Okay, mein Junge, ich danke dir. Ich hoffe, das mit willst der Verlosungsaktion ne? ist irgendwie... Ich wollte gerade fragen, wir haben nicht mal die Nummer klar gesagt. Ach so, ja, die ist hier 7481110 in Potsdam. Aber fleißige Hörer wissen das. Und Unfleiße sollen sowieso nicht mit in den Bus kommen. Warte mal, ich gucke nochmal kurz das Manuskript durch, ob wir alles haben. Kuttner lacht, Johnny grinst und sagt, das war gut von dir. Schön den Ball abgenommen, Kuttner, das war aber auch gut zugespielt. Ja doch, haben wir alles. Haben wir alles. Ist okay. Gut, ja, sind wir am Ende unseres Textes angelangt, wa? Spaß bei deiner Sendung. Ja, ich habe dir aber auch noch ein Lied mitgebracht. Echt? Weil viele denken ja, dass du Johnny heißt. Und ich habe jetzt erst, seitdem wir ein bisschen persönlicher, ein bisschen enger miteinander sind und also ich jetzt auch dein Pate geworden bin und wir uns, also dann beim Durchsehen deines Personalbogens und der ganzen Unterlage habe ich mitgekriegt, dass du ja nicht Johnny heißt. Und will das aber dem Hörer nicht vorenthalten. Nee, das habe ich ja den Hörern auch bei meiner ersten Sendung gleich gesagt. Was hast du da gesagt? Dass ich nicht wirklich Johnny heiße. Dass du nicht wirklich Johnny heißt, ja. Na gut. Dann aber wir können das jetzt nochmal outen hier. Das einen Schritt weitergehen und lassen mal Zara Leander verraten, wie du wirklich heißt. Einverstanden? Klar. Tschüss, Johnny. Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist weder stolz noch kühn, aber ich liebe ihn. Er heißt Waldemar und er ist kein Star. Seine Heimat ist Berlin, aber ich liebe ihn. Der Junge ist das Gegenteil von meinem Ideal. Ich werde nicht mehr klug aus mir, doch das ist mir egal. Er heißt Waldemar und sein Geld ist rar. Nie kriege ich einen Hermelin, aber ich liebe ihn. Ich finde mich selber sonderbar, ich nenne alles Waldemar, mein Auto und den Hund, den Vogel, den Chauffeur sogar, den nenne ich alle Waldemar und das hat seinen Grund. Mir ist es manchmal schon selbst fatal, denn jeder kennt meine Passion. Und jede Kapelle im Tanzlokal bringt mir diese Ovation. Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er heißt Waldemar und sein Geld ist rar. Thank you. Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist weder stolz noch kühn, aber ich liebe ihn. Der Waldemar, das ist ein Barbar. Manchmal möchte ich vor ihm fliehen, aber ich liebe ihn. Am Morgen er, am Abend er, das ist mein Lebenslauf. Ich schlaf mit seinem Namen ein und steh auch mit ihm auf. Er heißt Waldemar und küsst wunderbar. Ach, der Mann ist mein Ruin, aber ich liebe ihn. Oi, Waldemar. Kinder, man ist nur von unaufmerksamen Leuten umgeben. Dabei habe ich der Zara doch extra gesagt, die Strophe heißt, und er ist ein Star. Da singt die blöde Kuh und er ist kein Star. Ist eben doch eine alte Nazi-Schlampe. Zara Leander, er heißt Waldemar. Die Wahrheit über Johnny. Ach man, jetzt funktioniert hier ja nichts. Kinder, ich bin echt stolz. Es ist 22 Uhr und 23 und jetzt fängt der Sprechfunk an. Toll, toll, toll. So früh hat er noch nie begonnen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, entweder bin ich eine Ginsengwurzel oder doch eine Geheimwaffe. Der Hörer wird immer jünger. Das heißt, ich muss das respektieren und werde versuchen, ihn, sagen wir mal, standesgemäß zu begrüßen. Und mit der folgenden Musik erstmal um kurz vor 22:30. Kinder, ihr müsstet eigentlich alle schon im Bett sein. Die Herzen der 9, 10, 11, 12, 13-Jährigen zu erobern. Und so sieht's aus, wenn ich Herzen erobere. Wenn jetzt einer der aufmerksamen Hörer rauskriegen sollte, ob diese Musik von einer Platte oder von einer CD kommt, der könnte an Fritz, Sprechfunk, Postfach 909000 in 14439 Potsdam schreiben und nichts gewinnen. Ziemlich zügig zu Ende. Ich bin ja noch wieder ja nicht richtig beisammen. Mensch. Das sieht wieder blöder aus. Aber das jetzt doch endlich mal einen Sound, der wirklich in sich hat. Wenn man hier so spricht, da denkt man, da hat man wirklich Stimmen der Geschichte. Man hört, ihr hört jetzt die Schallplatte, Stimmen der Geschichte. Überspielt alles von alten Schellackplatten. Und ich kann nur hoffen, dass der Junge jetzt nicht zuhört. Wenn ihr wisst, wen ich meine meinen Paten Johnny, der kriegt jetzt wahrscheinlich einen schlechten Eindruck von seinem großen Vorbild. Ich war ganz verlegen, als er mich einen Freund genannt hat. Kinder, was sollen wir machen? Wir werden ja noch eine Musik spielen. Hier ist ein bisschen Verzögerung eingetreten. Die Sendung verschiebt sich heute die ganze. Wir werden eine Zeitumstellung machen müssen, glaube ich, damit alles seine Ordnung hat. Und sagen wir mal, die Uhr, würde ich euch jetzt bitten, die Uhr alle um 27 Minuten zurückzustellen. Dann wäre jetzt, nee, 25 Minuten reicht eigentlich, um 25 Minuten zurückzustellen. Wir wollen das quasi Sprechfunkzeit nennen. Die Uhr wird dann wieder um 25 Minuten vorgestellt in etwa 2,5 Stunden. Und um jetzt an die Nachrichten ranzukommen, werde ich erst noch mal eine Musik machen, will aber vorher das Thema verraten, auf das ihr Gelegenheit habt, euch gründlich etwas zu überlegen. Es soll heute um Eisenbahnerlebnisse gehen. Das hängt einfach damit zusammen, dass Fritz jetzt quasi aus dem Zug sendet oder im Zug steht. Und da wurde ich dann verpflichtet, auch eine schöne Eisenbahnsendung zu machen. Und wenn so eine Verpflichtungen von außen kommen, dann bin ich gerne bereit, die zu interiorisieren. Und interiorisieren heißt eigentlich verinnerlichen, aber der Mitklang von terrorisieren, der hat durchaus seine Berechtigung. Jedenfalls habe ich mir diese Forderung zu eigen gemacht und wäre bereit, heute eine Sendung über Eisenbahnerlebnisse machen, würde euch aber auffordern, vorm Anrufen das Gehirn einzuschalten, ein immer wieder missachteter Hinweis, euch zu überlegen, ob ihr überhaupt über Eisenbahnerlebnisse verfügt. Ein Eisenbahnerlebnis besteht aus einer Eisenbahn, aus euch selbst und aus einem Erlebnis und das alles unter der Wahrung der Einheit von Ort und Zeit. Ja? In der Eisenbahn, ihr mit dem Erlebnis. Und wenn ihr so eins habt, dann könnt ihr hier anrufen 0331 für Potsdam 74 81 110 und dann wollen wir uns gerne unterhalten über eure Eisenbahnerlebnisse. Hier singt erstmal der Jimmy, mein großer Liebling, sein Eisenbahnerlebnis, was eigentlich darin besteht, auf den Zug zu warten. Yeah, I see we got a few friends laying around here in the studio. Hey, Mr. Nolan, I can do a little number for you right here. You all together now? You all together? Yeah, we're all together. We'd like to throw a little bit of blues on you here. Yeah, okay, there you go. Get my heart together again. Well, I wait around the train station, waiting for that train. Give a piece of you. you very much. Thanks. Yeah, okay then. Yeah, okay then. Yeah, well, I got my heart back together, and everybody all right? It's all right. Thanks a lot, then. Take it easy, then. I'll see y'all later. Merry Christmas, yeah. Same Weg ist er, 22.33 Uhr. Fritz Kurzinfo. Einigung. US-Präsident Clinton gab am Abend bekannt, dass sich die Außenminister Bosniens, Kroatiens und Jugoslawiens in New York auf Grundsätze zur Beilegung des Konflikts verständigt haben. Danach soll Bosnien ein einheitlicher Staat bleiben. Das Abkommen legt Einzelheiten zur Präsidentschaft, dem Parlament, einem Verfassungsgericht und Wahlen unter internationaler Überwachung fest. Nachfolge. Für den zurückgetretenen ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Mazowiecki wird die frühere finnische Verteidigungsministerin Rehn Menschenrechtsbeauftragte für Ex-Jugoslawien. Ausweisung. Aus Verärgerung über das Autonomieabkommen zwischen der PLO und Israel hat Libyen begonnen, 30.000 Palästinenser abzuschieben. Überfall. Rechtsgerichtete Jugendliche haben, wie die Cottbuser Polizei erst heute mitteilte, am vergangenen Wochenende in der Gemeinde Friedrichshain 3 Inder misshandelt. Ein Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Aufnahme. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates hat einer Mitgliedschaft der Ukraine zugestimmt. Als Bedingung wurden Rechtsreformen von der Regierung in Kiew gefordert. Sport. UEFA-Pokal. Rückspielergebnisse in der ersten Runde. 1. FC Kaiserslautern, Slovan Bratislava 3:0, Lokomotive Moskau, Bayern München 0:5, Slavia Prag, SC Freiburg 0:0. Wetter. Nachts regnerisch, 12 bis 10 Grad. Er ist 250 Meter lang. Er hat 50.000 PS. Und er kommt. Ha! Ha! Ich bin der Allergrößte. Ich meine den Zug. Was? Ich verstehe nur Bahnhof. Genau, Bahnhof. Denn dort kommen wir an, per Bahn. Die Radiofritz. Immer morgens von 6 bis 10. Mittwoch, 27. September. Cottbus Hauptbahnhof. Donnerstag, 28. September. Brandenburg Hauptbahnhof. Freitag, 29. September. Potsdam, Kirchheide. Samstag, 30. September. Berlin Hauptbahnhof. Also Hauptstadt. Die Radiofritzen kommen per Bahn jeden Morgen zwischen 6 und 10. Mit Volker Wiebrecht, Robert Skopin und Claudia Jakobshagen. Und ich komm hoch. Oh, ihr zieht es aber, wa? Ist ja ein Zoch. Live vor Ort mit großem Bahnhof, fetten Gewinnen und einem Koffer dufter Hörmusik. Wenn Radio auf der Schiene, dann nur mit den Bahnfritzen. Von Fritz. Ja, also das war nun das mit Recht so beliebte Chattanooga Choo Choo, was wir dort eben auf der Rückseite gesungen haben. Und ich glaube, den meisten unserer Hörer und reizenden Hörerinnen schon bekannt aus dem Tonfilm Adoptiertes Glück mit Sonja Haney. Aber weißt du, Bulli, was ich nicht glaube? Ja? Ich glaube, man hat uns gar nicht verstanden. Herr Peter, was hältst du davon, wenn wir einen deutschen Text dazu bringen? Du meinst eine Übersetzung von Chattanooga Choo Choo ins Deutsche? Nein, nicht direkt Übersetzung. Etwas auf die heutige Zeit abgestimmt. Ach, ich weiß schon, was du meinst. Du möchtest eine Parodie machen. Ja, wollen wir mal versuchen? Das ist ja eine wunderbare Idee. Bitte, Horst. Na, Kinder, clever, Musik, die sich selber ansagt. Verzeihen Sie, mein Herr, für dieses Luft noch Götzchen, Bruder. Ja, ja, er schafft vielleicht, wenn's mit der Kugel noch frei. Ist hier noch Platz in diesem Zuchtnerkettchen, Bruder? Oh, das ist nicht schwer, wer nicht mehr stehen kann, geht quer. Ja, für geübt ist das Reisen heute gar kein Problem. Auf dem Puffer oder Tipp steht man bequem. Und ich tritt kein Fußtritt, fährst du auf dem Dach mit. Oben rein bekommst du dort noch frische Luft mit. Morgens fährt der Zug an Papenstraße vorbei. Mittags ist die Fahrt in einem See noch nicht frei. Nachts im Osterhausen lässt man sich entlausen und verliert den Kopf leider dabei. So. fährt man heute von Groß-Berlin nach Kötzschenbroda. Und dann und wann kommt man auch wirklich dort an. Nun stehen wir da, der schöne Traum vom Reisen ist jetzt aus. Glück auf nach Kötzschenbroda, aber ich bleib zu Haus. Drum grüß mir Kötzschenbroda, ich bleib lieber zu Haus. Deutsche helfen Deutschen ist auch durchaus mein Motto. Nicht nur, dass ich die Patenschaft über meinen hochverehrten Kollegen Johnny übernommen habe. Ich wollte jetzt auch nochmal plastisch illustrieren, wie ungefähr die Frühradiofritzen mit Volker Wiebrecht, Robert Skopin und Claudia Jakobshagen sich anhören. Wer so spät Radio hört, hört er vielleicht am frühen Morgen nicht. Der hat dann also hier jetzt eben die Gelegenheit gehabt, ein Stimmungsbild zu gewinnen. Ha. Habe ich wieder was gesagt, was mir jetzt eben eingefallen ist? Jetzt will mir eben gerade nichts einfallen. Das ist das Problem, im Radio muss man dann doch was sagen. Muss man? Ich finde auch, Radiomoderatoren sollten den aufrechten Gang ein bisschen üben. Ich übe gerade und denke, ich werde versuchen, mich positiv abzusetzen von Kollegen, Konkurrenten, Mitbewerbern, die auch reden, wenn ihnen nichts einfällt. Ich werde jetzt an der Stelle mal kurz nachdenken und dabei aber nicht reden, um auch euch einen leuchtenden Vorbild zu sein. Ich würde euch nämlich auch bitten, erst zu überlegen und dann zu telefonieren. Die Telefonnummer lautet 0331 für Potsdam 74 81 110. Das Thema der heutigen Sendung lautet: Ich stehe im Zug. Bahnerlebnisse, wie sie mir an meinem eigenen Körper, an meinem Geist und an meiner Seele in der Tat widerfahren sind. Das sollte Anlass geben für allerlei Erzählungen der komischen Art, erotischer Provenienz, gruseligen Zusammenhangs, erschreckender Realistik und meinethalben auch burlesker Drastik. Ich habe jetzt, an der Stelle muss ich mich noch mal kurz entschuldigen, in der Tat vergessen zu überlegen und nichts zu sagen, sondern habe überlegt und gesagt, will jetzt aber noch mal kurz überlegen, weil ich wollte ja ein leuchtendes Vorbild sein, an dem sich junge und alte, männliche und weibliche, kluge und doofe, Leute mit Abitur und ohne Abitur, Leute mit und ohne Berufsausbildung, Leute mit und ohne Eigenheim ein Beispiel nehmen können. Ich weiß, es ist nicht üblich im deutschen Radio, dass jemand hinter einem geöffneten Mikrofon sitzt und überlegt, den Blick nach innen richtet, die Gedanken sich entfalten lässt, kreisen lässt, sie sortiert, in eine Ordnung bringt, sich der entsprechenden sprachlichen Mittel vergewissert, beides dann zusammenbringt, quasi zur Deckung bringt und nachdem all das geschehen ist, dann erst anfängt zu reden. Und weil es nicht so üblich ist, bedurfte es genau dieser Anmoderation, dieser Ansage, dieses nachdrücklichen Hinweises darauf, dass eben jetzt etwas passieren wird, was in der deutschen Radiolandschaft in der Tat höchst, da kommt gleich der S-Fehler bei mir durch, höchst selten passiert. Ich bin nahezu geneigt zu sagen, eigentlich nie passiert. Und genau darum will ich das machen, was ich eben angekündigt habe, den Blick nach innen richten, Gedanken keimen lassen, sie wachsen lassen, sie kreisen, sie sortieren, in eine Ordnung bringen, nach den entsprechenden sprachlichen Mitteln suchen. beides zur Deckung bringen und dann losreden. Ich bitte euch um euer Verständnis dafür. Ich werde zur Entschädigung, ihr zahlt Gebühren und ihr habt ein gutes Recht darauf, dass dann doch irgendwas zu hören ist, einfach das Mikrofon ganz hoch hochleiern, wie wir Radioleute sagen, dass dann so ein bisschen Raumklang zu hören ist, während ich überlege. Ich überlege jetzt mal kurz und wäre auch schön, in so, im Grunde ist sowas ja ein Akt, der durchaus kollektiv durchgeführt werden kann. Ich würde euch jetzt bitten, das Licht ein bisschen abzudimmen, die Lautstärke ja entweder lauter oder leiser zu machen oder gleich zu lassen, also eins von den drei Möglichkeiten, für eine dieser drei Möglichkeiten müsstet ihr euch entscheiden, das Radio also entweder die Lautstärke so zu lassen, lauter zu stellen oder leiser zu stellen und mit mir zu überlegen. Deutsche helfen Deutschen. Ihr sitzt vorm Radio, ich sitze hinterm Radio. Wir sitzen jetzt gemeinsam in leise abgedunkelten Räumen und überlegen einfach mal. Schießen durch den Kopf die Gedanken. Lassen sich kaum festhalten. Ein bisschen nachdenken. Was wollen wir machen? Fangen wir einfach an, ne? Oh, you gorgeous! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Na Kinder, seid ihr alle beisammen? Überlegt, sortiert? Ja, wunderbar. Thema Eisenbahnerlebnisse. Kannst ja gleich losgehen. 74 81 110 in Potsdam. Vorwahl 0331. Und jetzt nochmal eine Einstimmung. Ich kenne ein Land, wo selbst die Züge singen, weil dort der Wind von ihren Fenstern Melodien treibt, die hell und laut fast ohne Pause klingen, voll Übermut vom Bahndamm springen, wo die Unendlichkeit nicht Neuland bleibt. Ich kenn ein Land, da Schlaggitarren reisen, in tausend Händen auf dem Rucksack festgepackt, wo alte Lieder die neuen Tage preisen. Dem neuen Lied auf neuen Gleisen entsteht bei jedem Schienenschuss ein Takt. Ich kenn das Land, in dem die Züge singen, wo Endstationen Tage später Durchgangsbahnhof sind, wo Harmonien die Dissonanzen zwingen, weil Herzen um den Gleichklang ringen, doch so die Sonne ihre Bahn beginnt. Ich kenn das Land, wo Lieder alles werden, Paulen, Liebesbriefe sind von dir und Boulevards, gefrorenen Erden und Tempel. Gärten, auf denen wieder Straßen bauen gehen. Ja. Das ist ein Reim, oder? Das kann heute keiner mehr machen. Ich kenne ein Land, in dem sie da die Züge singen. So, ich habe ja eins vergessen, bevor wir lostelefonieren, müssen wir uns natürlich erstmal noch die Zusammenfassung der letzten Sendung in Form des halbautomatischen Anrufbeantworters und in Form des Sendezusammenschnitts, den DD ja verdienstvollerweise immer macht, gemeinsam anhören. Immer noch Zeit, Kinder, für euch zu überlegen, ob ihr denn wirklich ein zünftiges Reiseerlebnis parat habt. Und gemantelt wird dieses, ihr kennt den Ausdruck aus der Radiosprache, gemantelt, also vorne und hinten durch wunderbare Musik. Der erste Song stammt von Patsy Cline, die ja, das ist kein Eisenbahnerlebnis, sondern ein Flugzeugabsturz, genau demselben zum Opfer gefallen ist. Und wenn ich nochmal annehmen darf, als ich in Amerika war, da bin ich dann natürlich auch nach Nashville, Tennessee gefahren, in die Country Hall of Fame, um mir ihre stehen gebliebene, verschmorte Uhr anzuschauen. Patsy Cline, gefolgt vom halbautomatischen Anrufbeantworter, gefolgt von der Theo Schumann-Kombo, gefolgt vom Zusammenschnitt der letzten Sendung von DD. Hier erstmal Patsy Cline und dann, wie gesagt, der halbautomatische Anrufbeantworter. Life's a railway to heaven, singt sie, die junge Frau. Die ewig jung bleibende Frau. Must make the run successful from the cradle to the grave. Watch the curves of fields and tunnels. Johnny von mir lernt, ich lerne auch von Johnny. Donnerstag und Freitag ist Johnny Cash in der Stadt. It's a tribute to him. Tribute to the Doppel Johnny. Musiker für guten wieder bei dir melden. Das unverständlich, warum bei mir die Wahl zwischen Hausaufgaben und Freizeit immer so leicht fällt und ich deshalb immer weiter in der Schule absinke. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai und ich wollte sagen, ich hatte neulich die Wahl, ob ich nun auf eine Party gehe von Freunden im Märkischen Viertel oder auf das kostenlose Seligkonzert in Potsdam. Ich muss sagen, ich habe mich dann korrekterweise für das Seligkonzert entschieden, was auch wirklich richtig war, denn die Party im Märkischen Viertel fiel wohl nicht so umwerfend aus, wogegen das Seligkonzert auch ziemlich gut war. Thomas Roth lebt. Lebensweisheit. Lebendiges Leben, lebloses Leiden, leidendes Lachen, liebende Leidenschaft und leidenschaftliches Lieben sind alles Verfolgungen des Lebens. Ich bin's nochmal. Ich habe was zum Thema Wale. Die Wale sind die größten lebenden Säugetiere. Der Blauwal erreicht eine Länge bis zu 30 Meter und bis zu 150.000 Kilo Masse. Die Wale sind dem Leben im Wasser angepasst. An einem torpedoförmigen Glattkörper befinden sich die zu Flossen umgebildeten Vordergliedmaßen. Die Hintergliedmaßen haben sich zurückgebildet. Zur Fortbewegung dient die große, querstehende Schwanzflosse. Wale atmen wie alle Säuger durch Lungen. Sie haben jedoch schließbare Nasengänge und können lange unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen. Ich glaube, ich habe mich verfehlt. Ja, hallo Kuttner, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du in Amiland das Smalltalken gelernt hast oder warum fehlt deinen letzten Sendungen konsistent? 20 cops on the street, two go to jail. Thousands of people died in wars overseas and it's justice. You think they give a fuck about us? You're a fool. Ja, also die Botschaft, hört auf, euch zu bilden. Vergesst das Lesen und Schreiben. Verweigert die Schule. Bleibt. Braucht er so ein sowas Kreuz zu machen. Ich hab die andere Partei gewählt, die hat mir mehr versprochen. Behalt am Tag der Wahl deine Stimme, benutze sie nach der Wahl, aber das laut und deutlich. Ja, hallo, hier ist Ute. Also ich habe festgestellt, auf Mensch reimt sich ausgerechnet French. Das hat der Chirac eigentlich nicht verdient, aber es gibt ja noch genug nette Menschen in Frankreich. Ja, hallo, hier ist Ilona. Ich kannte mal einen Menschen, bei dem war jedes dritte Wort astrein. Also Kuttner, bild dir nicht zu viel ein. Ja, meine Qual der Wahl war im Musikgeschäft, mich zu entscheiden zwischen einer Wiglaf Droste CD oder einer Fantastischen 4 CD. Und da ich mich für die Wiglaf Droste CD entschieden, weil die Kuttner so gut angepriesen hat in der Sendung. Danke. Thema Qual der Wahl. Und zwar stand ich mal vor der Wahl, ob ich nun verrückt bin und in die Psychiatrie gehe oder ob ich nicht verrückt bin. Da habe ich gerade gehört, da war zufällig Kuttner und da habe ich festgestellt, ich bin wohl noch nicht so verrückt. Also ich finde, Kuttner sollte erstens mal das Maul halten und zweitens ist er blöd und drittens... Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg. Mensch, der blöde halbautomatische Anrufbeantworter. Erstens und zweitens ist ja klar, da herrscht Konsens. Drittens hätte mich gerade interessiert. Ansonsten bin ich natürlich überglücklich, nach Jahren der Trennung Götz Butzel wieder gehört zu haben hier im Radio. Vielleicht ruft er heute so ja an. Lieber Götz, wenn du was überlegt hast und schon mal Eisenbahn gefahren bist und da auch was erlebt hast, dann kannst du hier anrufen und dann unterhalten wir uns darüber. Alle anderen würde ich gleichfalls bitten. Ansonsten hatte ich natürlich auch die Wahl. Bin ich verrückt oder je ins Radio? Tut mir leid, ich habe mich für das Zweite entschieden. Wir hören jetzt erstmal kurz die Theo Schumann-Kombo und dann die Zusammenfassung der letzten Sendung von DD. Volle Bulle! 1, 2, 3, 4! Muss ich nochmal sagen, in diesem ganzen Schrott, der jetzt so wieder veröffentlicht wird und Osten ist Kult, alle Quatsch, alle Dreck, aber die Theo Schumann-Kombo, die hat's in sich, ist eine super geile CD, ist erschienen bei Grauzone, angeblich eine limitierte Ausgabe, Theo Schumann-Kombo, fast Gott, fast Jimi Hendrix, Theo Schumann-Kombo, unbedingt empfehlenswert. Hey! Tag. Wer, ich oder? Ja, du. Aha. Mit wem rede ich denn hier? Da habe ich gar keine Ahnung. Wen den, schaue ich denn da an? Wenn man mit dem Arsch angeguckt wird, fühlt man sich nicht so angesprochen. Ah ja, maulfaul, gleich einschüchtert. Kaum redet der Onkel mit einem, da traut, bringt man sich kein Wort mehr raus. Naja, ich könnte ja zum Beispiel sagen, Tag. Ja, selber. War das gut? Im Grunde macht es Sinn und... Na, vielleicht könntest du das jetzt mal langsam still hinsetzen. Wir sind hier nämlich nicht beim Squash oder so. Erst willst du mir die Ohren voll, dann schwärmst du von Wasch. Was, Tommy? Wasch? Ja. Von dem schwärme ich nicht, das ist doch ein Psychopath. Wie sie gar nicht, was der ist, ist mir ja die Landsmannschaftlichkeit dessen. Vielleicht könnt ihr den einfach mal mit euren... Ihr habt ja sicher massig, massig starke Schultern. Mit ihr meinst du jetzt mich? Ja. Achso, und was sollen wir mit ihm anstellen? Vielleicht drückt er ihn einfach mal in der Kabine in die Ecke und traktiert ihn mit guten Argumenten. Ja, so wie du mit deinem Käsebrot hier mich bedrohst. Vielleicht könntest du mal aufhören, damit vor meiner Nase rumzufuchteln. Ach nee, mach mal lieber das Fenster. Und was hast du ja fein den Tisch abgeräumt. Ja? Ja, ich werde jetzt mal nach Hause gehen. Ich habe noch einiges und, vor. Und was machen die anderen in der Heilstätte? Wie geht's denen? Gut, Hockey, Reiten. Das kann man an meinen krummen Beinen sehen. Stimmt, wie John Wayne ohne Pferd. Echt? Ja, wie so ein Seemann, Captain. Jo, ja, das klang schon wieder ein bisschen fischköpfig. Kutter, Captain oder Kutner, Dings da. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, ach, Kollegen beschimpfen. Aber Vorsicht, Traktor Wilson zum Beispiel, der würde dir sofort so eine Bierkanne über die Kartoffel ziehen. Also Tommy Wasch beschimpfen. Bist du dazu bereit? Ja, klar. Du bist vielleicht bereit dazu, siehst dich aber nicht in der Lage, dessen bin ich mir sicher. Hm, wie würdest du ihn denn so, zack. Verstehst du? Benimmst du dich da nicht ein bisschen? Icke? Naja, so deine körperliche... Das ist eine Unverschämtheit, die Frage. Na, deine körperliche Konsistenz nee, ist doch... Nee. Du hast hier einen Eisbader vor dir, einen Sportler, jemand, der einen Lungenvolumen hat, worüber sich Luftpumpen... totlachen würden. Der Vergleich sitzt nicht. Muss nicht jeder Vergleich sitzen. Sage mal jetzt was. Ja, ist er deprimierend. Bist du jetzt deprimiert? Zutiefst. Denn... Mann, weißt du was? Na, was? Was wollte ich denn sagen? Ach so. Leichte Anzeichen. So. Senilität, kannst du mir mal deine Jacke nehmen? Oh, da wohnen doch, da sind doch aber tausende Milben drin. Aber draußen regnet es und ich bin nicht mit dem Auto da. Aber auch darauf kann ich jetzt... Prost. Leider, glaube ich, nicht direkt, sagen wir mal, Rücksicht nehmen. Egal, nehme ich dir ein Taxi. Ey, du kriegst noch 17 Mark von mir. Richtig. Ja, kannst du dreimal rausgeben? Nee, ich hab jetzt... Kein Kleingeld. Gib's mir später wieder. Ich sag das nicht gerne, aber darf ich mal jetzt Dämlichkeit im Zusammenhang mit dir sagen? Wenn du frech wirst, nehme ich dir dein Bier weg. Ja, mach mal, versuch mal. Gut, zack. Schön strecken. Ei. So kurze Ärmchen. Ja. Das ist schön gesagt aus deinem Munde. Ist dir hoffentlich eine Lehre. Galerie und Galerie. So, wann duftet die Sprich? Ja, da ist wieder mal lehrreiche Scheiße gekommen. Ja, hier hast du dein Bier wieder. Ich gehe jetzt. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Und der Onkel hier im Radio macht auch Dampf. So, telefonieren wir gleich los. Tag Jens. Hallo, grüß dich. Na? Na? Ein toller Anfang von mir. Bahnerlebnisse gibt's, na klar. Hier ist ey, ich kann nur hoffen, Johnny hört nie zu. Der kriegt einen völlig falschen Eindruck von seinem Paten. Hörst du auch mal Johnny? Nee, eigentlich. Warum denn nicht? Weiß ich nicht, warum. Na, der fängt im 8. an, der spielt immer prima Musik. Musik, die ich nicht spielen darf. Du, ich kann mir das immer alles nicht merken. Ich höre immer, ja, mal Radio, mal hier, mal da. Soll ich dir mal ganz heiße Empfehlung geben? Ey, Dienstag ist immer echt ein geiler Abend. Ach, wirklich? Ja, das ist immer total prima. Ab 10 ist also... Ja. Was hörst du so für Radio sonst? Fritz. Und sonst? Hörst du noch was anderes? Ab und zu mal abends RS2. Weil es dann doch mal etwas ruhiger ist. Aber ganz selten. Weil ruhiger ist? Ja. Ach, hier ist zu viel Alarm abends? Manchmal ja. Ja? Bist du schon irgendwie ein reiferer Mensch? Nö, ja. Wie alt bist du? Sei ehrlich. 28. Naja, ist doch angenehm. Komm in meine Arme, Junge. Ach Gott. Schön. Also auf dich wartet morgen keine Französischarbeit oder ein blöder Geografielehrer, sondern du bist schon mit den Problemen des Lebens direkt konfrontiert. Doch, ja. Ja, wie sehen sie denn aus, die Probleme des Lebens, mit denen du konfrontiert bist? Na, Probleme gibt's eigentlich nicht. Hast ja keine Probleme. Na, nee, Probleme. Ach, aber schnischt wie weg aus meinen Armen. Ich hab ja lieber welche, die Probleme haben. Nö. Nee, ich ja, du nicht. Nee, ich meine, ich hab nicht gerne Probleme. Na, doch, Probleme gerne haben ist doch mal ganz witzig. Du hast gerne Probleme? Ja. Ja, logisch. Ah, oh, jetzt wirst du, wie ich dir zum Problem pfeifen kann. Wenn ich dich rausschmeiße, hast du auch noch Kind, oder? Bist du bloß ein bisschen sauer? Hey, hallo, hallo, hallo. Ja. Wenn man ein Problem hat, dann kann man es doch auch lösen, denke ich. Ja, kommt auf das Problem, kommt auf das Problem drauf an. Ey, kommt auf das Problem drauf an. Zum Beispiel der Zauberwürfel damals war ein Problem, was nicht so ohne weiteres zu lösen war. Das stimmt. Siehst du? Habe ich auch nicht geschafft. Ja, und es gibt auch sehr zauberwürfeleske Probleme im Leben, die nicht so bunt sind. Und die können auch ab und zu in der Eisenbahn stattfinden. Ach, du hast ein Problem in der Eisenbahn gehabt? Oder im Zug? Nee. Du willst bloß jetzt den cleveren Anrufer machen, der versucht, den Moderator in sein Fahrwasser zurückzuschieben. Gut, dann nicht. Das ist, nö, du hast schon einen verflucht, wie heißt das, cleveren Eindruck gemacht. Mei, oh mei. Der Hörer, ey. Der Hörer. Du musst von mir nicht bepatenschaftet werden. Nö. Nee, aber du könntest ja vielleicht über andere Hörer Patenschaft übernehmen. Wenn sie wollen. Ja. Hast du eine Telefonnummer? Aber nicht über den Sender. Warum denn nicht? Ey, da kriegst du irgendwie nette... Nette Anrufe auf dem Abend. Nette Anrufe auf dem Abend mit Leuten, die gerne sich unter deine Patenschaft begeben wollen. Ey, mach das mal. Hörer helfen Hörern. Finde ich gut. Ja, Moderatoren helfen Moderatoren und Hörer sollen Hörern helfen. Wie man anständig Radio hört. Wie hört man eigentlich anständig Radio? Wie hört man anständig Radio? Man hört erstmal genau zu, das ist die Grundregel, das stimmt's? Eine der Regeln, die bei dir zutrifft. Ja? Aber und man fängt nicht an wie der Pavlovsche Hund, dem, wenn's Lämpchen angeht, immer gleich total die Spucke fließt. Man ruft nicht gleich an, wenn man das Stichwort Verlosen gehört hat, weil das ist absolut debil. Reisen ist das sehr witzig. Also wie? Toll. Was? Reisen ist prima, sage ich. Wieso? Wie kommst du jetzt auf Reisen? Ich hab doch von Verlosen gesprochen. Verlosen? Hm? Ja, gerne. Ach so, zugehört in dem Falle, ja, na klar. Ja, nee, ich meine, dass man irgendwie zuhört und sich entscheidet, ob man wirklich an der Verlosung teilnehmen will. Ja, super. Also dritte Regel ist, wenn man im Radio anruft, sollte man nicht immer grüßen wollen und grüßen. Nee. Abstoßend, widerlich. Obwohl, wenn man jemanden gerne hat. Naja, aber die haben ja immer alle gerne, die sie kennen. Und keiner weiß, wer die eigentlich kennt. Stimmt. Siehst du? Kommt vor. Jens, fährst du denn häufig mit der Eisenbahn? Ab und zu, wenn ich verreise. Aber das ist praktisch, ja. Dass man gerade, wenn man verreist, dass man da eine Eisenbahn nimmt. Ansonsten kommt man auf immer woanders hin und wollte ja nicht verreisen. U-Bahn, das ist ja dann auch als Bahn zu bezeichnen, denke ich. U-Bahn geht zur Not auch noch als Bahn durch. S-Bahn das wenigste? Hm. Wenig. Ja, S-Bahn ist ja, aber die verspricht ja im Grunde mehr, als sie hält. Meinst du? Ja, als junger Mensch bin, habe ich doch immer irgendwie darauf gewartet, dass es nur endlich was gibt, aber passiert ja nie. Nicht mal rauchen darfst du in der S-Bahn. Aber zu Hause... Nee, aber ich meine, S-Bahn ist doch gar nicht schlecht. Oben zum Beispiel Richtung Wedding. Das Stückchen wird jetzt runter ausgebaut. Ja. Zum Beispiel Richtung Erkner ist schon ausgebaut. Ja. Potsdam-Stadt. Also das macht alles doch teilweise attraktiver, oder? Ja. Ey, wir müssen jetzt aber mal, du hast ein richtiges Eisenbahnerlebnis, so Hitchcock-mäßig? Oh, nee, eigentlich nicht. Kennst du diesen Super-Hitchcock-Film? Mhm. Mit dem, was ist denn der Tennisspieler, glaube ich, der in der Eisenbahn sitzt? Und dann kommt ein Verrückter an? Kenn ich nicht. Nee, und dann sagt der Verrückte, lieber Tennisprofi, also sagen wir mal, lieber Boris Becker, Ich weiß ja, du kannst Babsi nicht mehr leiden und willst sie loswerden, aber Babsi will sich nicht scheiden lassen. Und der Verrückte selber hat auch eine Frau, die sich von ihm nicht scheiden lassen will und die er loswerden will. Und dann sagt er, wisst ihr was, Boris, machen wir so. Ich bring deine Alte um und du bringst meine Alte um. Und dann sind wir beide problemlos und die Alten sind umgebracht, ohne dass es irgendeinen ansatzweise ein Motiv gab. Man besorgt sich ein ordentliches Alibi und der andere bringt die dann um. Und ich habe keine Connections zwischen denen, außer dass sie sich zufällig im Zug getroffen haben, was keiner weiß. Und dann bringt der verrückte Babsi um. Ja. Und dann macht er dem die Hölle heiß, dass er seine Alte auch umbringen soll. Oh. Geil, wa? Seitdem fahr ich lieber Auto. Ja, nee, das kann natürlich in der Bahn passieren. Auf jeden Zumal ich jetzt ja keinen habe, den ich umbringen lassen können. Hast du jemanden? Ich zurzeit? Ja. Nee, so nicht. Also vielleicht, es gibt Leute, auf die man zurzeit sauer ist, mit Sicherheit. Ja, so, aber nicht, dass der jetzt, wenn jetzt ein Verrückter ankäme und sagt, komm, ich bring die Olle um. Meine? Ja. Nö. Nee? Nö. Erstmal nicht. Erstmal nicht, nee. Solange kein Ersatz da ist, wa? Nee, um Gottes Willen. Mann, oh Mann, bist du ein Macho. Was? Nee. Hast du gemerkt? War clever von mir reagiert, war nicht, dass der Eindruck entsteht, ich sei es. Zack, hilft man dem Hörer über. Ach Gott. Was? Sitzt jetzt die Unersetzliche da im Hintergrund? Nee, die ist weg. Dann haben wir beide Glück gehabt. Oh. Ganz weit weg. Die ist nämlich auch Bahn gefahren heute. Ach, wohin ist denn die? Die ist in Stuttgart. Ei, Stuttgart ist ja wirklich ganz, ganz weit weg. Das ist ja eine ganz andere Welt. Ja. Kann die so stuttgartisch reden? Nee, eigentlich nicht. Nee? Nee. Die kommt wohl eher hier aus der, von hier aus der Region? Auch, ja, na klar. Ja, naja, schön. Ja, was macht die denn da? Die ist, ja, beruflicherseits unterwegs. Ja. Jo. Und was macht denn die beruflicherseits? Das gleiche, was ich auch mache. Was machst denn du beruflicherseits? Auf Wei. Sehr intime Fragen, gell? Ey, ich kann nur intimere stellen. Soll ich mal intimere stellen? Noch schlimmer. Mach ich auch nicht. Ist ja noch nicht 11, klar ist 11, ist schon 10 nach 11. Mach ich trotzdem nicht, mach ich auch nicht 10 nach 11. was machst du? Ist das so peinlich? Nee, ist das nicht. Bist du Callboy und sie ist Callgirl? Oh, nee, wäre so anstrengend. Seid ihr Nackttänzer? Auch nicht. Was ist denn noch so ein intimer Beruf? Intim? Ich hab nicht gesagt, dass wir einen intimen Beruf haben. Habe ich, also, aber so absichtlich missverstanden. Guck an. Nee? Ja, dann eher öffentlich. Ihr seid Exhibitionisten und deine Frau geht jetzt durch die Stuttgarter Fußgängerzone und öffnet immer den Mantel, oder? Nein. Nee, gibt's dafür Geld? Dafür Mantel öffnen? Ja. Kommt drauf an. Warten, und dann immer zieht's immer noch einen Geigenkasten hinter sich her. Oh Gott. Nee. Ey, und dann ist aber Schwaben die falsche Jugend, glaube ich. Mit Sicherheit dafür, ja. Also ihr seid eher im öffentlichen Dienst tätig? Nein, nicht im öffentlichen Dienst, in der Öffentlichkeit an sich. Also seid ihr so Leute? Verkauf, Vertrieb im... Ach ja? Ja. Und wen vertreibt ihr so? Na, der eine Dachziegel und der andere Fliesen und Sanitär. Dachziegel? Wie vertreibt man denn Dachziegel? Man verkauft sie. Ja, wie denn? Ja, wie? Nehmen wir mal an, ich bin jetzt zu Hause. Ja. Ja, ich liege jetzt auf der Couch und habe Fernseher an. Ja. Und kicke gerade. Sagen wir mal, es ist Freitag ganz spät, ich kicke gerade 0 Uhr Kuttner. Ja, weil ich jetzt so eine tolle Sendung finde und kaum dazu komme, mir die anzukicken. Und jetzt klingelt es draußen. Du bist jetzt draußen. Nee. Und du hast jetzt deine Dachziegel unterm Arm. Und du musst mir dir jetzt überhelfen. Ich dir die. Ja, einfach um die Wochenbilanz noch hinzukriegen. Muss ich meinen Mitarbeitern nochmal erklären. Ach, du hast die müssen mitternachts los? Freitagnacht müssen die Dachziegel verkloppen. Nee. Oh, das ist aber herber, das Manchester-Kapitalismus heißt das. Nee, ausbeuten tun wir es ja nicht, gell. Jedenfalls nennen wir es nicht so, wa? Nee, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Nee? Nein. Also du bist jetzt der Dachziegelkönig von deiner Firma? Nee, angestellt. Und du bist bloß angestellt? Ja, bloß. Aber du bist jetzt ein Chefangestellter und musst jetzt die anderen dazu bringen, Dachziegel zu verkaufen. Leitender Angestellter. Schulst du die auch im Dachziegelverkauf? Muss ich, ja. Ja? Na klar. Ey, dann sag doch mal die 5 goldenen Regeln des Dachziegelverkaufens. Die interessieren mich ja doch. Vielleicht kommt man mal in die Verlegenheit und erbt zum Beispiel so eine Ladung. Wie, in welchen Maßen werden die eigentlich berechnet, Dachziegel? Quadratmeter, Tonnen, Kubikmeter? Stück pro 1000. Stück? So eine Einheit sind dann so 1000 Stück, ist eine überschaubare Einheit. Das ist eine überschaubare Einheit. Wie viel sind denn 1000 Dachziegel ungefähr wert? Was kosten die so? Einkauf, nicht Verkauf. Da ist ja eine Riesenspanne, das wissen wir ja. Verkauf sag ich dir gerne. Ferkhoff sagst du mir gerne. Dann sag mal, Ferkhoff. Ein Stück könnte dich kosten vielleicht so 1,90. 1,90, so dass 1000 dann schon ja, fast 2000 Mark sind. 2100 Mark als Beispiel. Ach, nur erbt man ja kaum 2000 Mark. Sagen wir mal, dann habe ich 10.000 Dachziegel ererbt. 20.000 Mark, das ist eine solide Erbschaft. Wenn sie gut sind? Ja. Und jetzt habe ich aber eine neue Decke Haus, muss die irgendwie loswerden. Wie stellt man das am cleversten an? Gibt mehrere Möglichkeiten. Du musst mich jetzt schulen. Nehmen wir mal an, ja, ich bin so ein widerlicher, widersetzlicher, subversiver Angestellter von dir. Ja. Dumm und faul, wie sie immer sind, alle miteinander. Das fällt mir jetzt nicht leicht, das zu simulieren. Und du musst mich jetzt motivieren und gleichzeitig schulen. Gut. Dann würde ich dich erstmal erstmal gerade sitzen, ne? Ja. Und dann nehmen Sie mal die Hände auf den Tisch, Herr Kuttner. Ja, mach ich. Was ist denn nun? Was willst du wissen? Willst du wirklich eine Regel wissen? Ja, ich habe jetzt 10.000 Dachziegel zu Hause. Muss die irgendwie verscherbeln. Aber seriös. Dann gebe ich dir einen kleinen Tipp. Ja. Lauf los. Schau, ob du jemanden findest, dessen Dach nicht vernünftig gedeckt ist und versuche ihn für einen günstigen Kurs diese Ziegel zu verkaufen, die du da hast. Ja, und gibt's da noch so schöne Überredungstechniken? Irgendwas Cleveres, was man so ein bisschen, also was nicht direkt bescheißen ist? Ich meine, wir laufen doch nicht vor Ort rum und verkaufen Dachziegel an normale Endverbraucher. Das heißt also, wir sind im Großhandel tätig. Ah ja. Wir bedienen die Handwerker, die also auch schon entsprechenden Bedarf haben. Ja, die dann wieder weiterziegeln, gewisserweise. Genau. Ah ja. Da seid ihr eher so eine Zwischenziegelstation. Richtig. Zwischenziegelei. Das, was ich dir erklären müsste, in dem Falle wäre was, wenn du einen Kopierer verkaufen würdest wollen. Zum Beispiel. Wieso? Irgendwie sowas. Nee, weil Kopierer sind schwerer zu verkaufen? Kopierer sind schwerer zu verkaufen als Dachziegel? Nein, kommt nicht unbedingt drauf an. Also beides gleich schwer, würde ich mal behaupten. Echt? Na klar. Mit einem Kopierer könnte ich mehr anfangen jetzt im Moment gerade. Ja? Ja. Also wenn du da jetzt ein günstiges Angebot hättest. Na gut. Haben. Willst du einen? Reden wir mal nachher drüber. 3, 4, 5 steht bei mir hier. Ein Farbkopierer? Nee. Farbkopien sehen immer so klasse aus. Da gab es noch keine Farbkopien. Ach so. Ach nee, so einen Eulen will ich ja nicht. Nee. Funktioniert und läuft. Naja, vielleicht will ich den doch. Was ist denn eurer Fahrt? Du musst... Ach so, die ist am, wann ist denn die nächsten Dienstag? Gab's da nur noch Plätze und Karten, oder? Die sind jetzt verlost worden. Alles schon weg? Ja. Guck an. Sind alles weg. Dachte, das ging an die Anrufer dann unter Umständen auch einmal. Nee, ich wollte das irgendwie trennen. Trennen. Gut. Ich versuche jetzt auch ein bisschen die Enden zu betonen. Johnny, wenn du zuhörst, du nuschelst die Enden auch immer so weg. Trennen. N heißt das. Trennen. Wir wollen uns jetzt auch trennen. Oder willst du noch ein Bahn erleben? Doch, will ich auch noch. Sagst du lustig oder lustig? Lustig. Lustig, ja, logisch. Korrekt. Ja, so ist es richtig. Immer mit CH. Ja. Nur so, wie heißt denn das da? So Übereifrige sagen lustig. Bitte? Übereifrige sagen lustig. Lustig. Ja, weil es so geschrieben wird, ist aber falsch. Nee. Bahnerlebnis. Kommt ab und zu drauf mal. Kommt ab und zu vor. Bahnerlebnisse kommen ab und zu vor. Na klar. Ja, schön. Naja, dann jetzt, haben wir. Jetzt schwingst du ja plötzlich wieder zum Thema hier. Ja, natürlich. Plötzlich nun doch. Ey, klar, wir sind jetzt hier nur durchs Unterholz meiner Gedanken gepirscht, Bede. Und haben jetzt aber eine Lichtung erreicht. Und was sehen wir da? Einen zauberhaften Bahnhof. Und dann stehen drei bärtige Kerle rum. Und was pfeifen sie für ein Lied? Ey, nur jetzt oh, überleg... Wait, look at the bright side of life. Nee. Das macht ja wohl dein Amerika-Aufenthalt. Oder? Nee, ach, das ist Film-Amerika. Das ist doch nicht in echt. Ja, aber alles. Aber das ist aber irgendwie so ein Vorstadtbahnhof und drei Kerle. Mhm. Und alle haben so einen Trend. Ach, und außerdem Bahnhof ist ja auch hier, High Noon, Gary Cooper. Jo. War? Der Intellektuelle im Kalten Krieg. Links die Bösen, rechts die Bösen. Ei. Und in der Mitte? Und in der Mitte der Aufrechte. Ja. Gary Cooper. Mann, oh Mann, der ist ein Vorbild. Das ist ein Mann, ey. War? Kick dir Kevin Costner an. Dann weißt du, was Gary Cooper wert war. Hast du nur jetzt noch ein schönes Bahnerlebnis? Du hast ja vorhin so angedeutet hier mit ein erotisches etwa? Oder so. Warte doch mal, kommt doch ein Bahnerlebnis jetzt. Ah ja. Nicht immer Rädern, dazwischen. Ich war ja, wollte bloß fragen, weil ich angedeutet habe und das ist mir gleich eingefallen, erotisch. Ich bin mal mit dem Zug nach Rom gefahren, war eigentlich ganz witzig und war auch ganz froh, so einen Schlafplatz zu bekommen und die nette Dame mir gegenüber hatte so einen erbärmlichen Fußgeruch, das war schon extrem fatal, ne? Und demzufolge haben wir dann doch zu zweit, waren wir unterwegs, auf dem Gang schlafen müssen. Ach, habt ihr die nicht rausgetragen? Hättet ihr die doch im Gang legen können? Haben wir drin gelassen. Einen Fakt, den ihr später selber rollen solltet. Wie aufgemacht hast. Du hast morgens die Tür aufgezogen. Es stand förmlich extrem stinkig drin. Also sowas. Ja. Noch nie erlebt. Und so habt ihr dann das Vergnügen gehabt, in Rom jede Menge Waschsalons kennengelernt zu haben. Na, erstmal frische Luft schnuppern. Ist klar. Okay. Ich danke dir für dieses eklige Bahnerlebnis und für die Aufklärung über Dachziegelverkäufer. Ah, ja, ja. Gibt es bei euch noch Leerstellen? Gab. Also ja, wenn jetzt ein junger Mensch, dessen einziger Berufstraum seit langen Jahren der ist, Dachziegel zu verkaufen. Im nächsten Jahr ist es kein Problem. Dann soll er sich im nächsten Jahr melden. Ja, im Raum Eberswalde. Im Raum Eberswalde sind noch Dachziegelverkäufer möglicherweise im nächsten Jahr gesucht. Und zwar in einem, sag ich mal, sehr soliden Unternehmen. Ja, den Eindruck konnte ich jetzt auch gewinnen. 13 Niederlassungen und. Naja. Hey Kinder, da habt ihr jetzt einen sympathischen Lehrherrn. Könnte klappen. Ja, Kundner im Gespräch mit Industrie- und Handelskapitänen. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich muss sagen, mit meiner Auszubildenden, die ich derzeit habe, bin ich eigentlich bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Ja? Wie auch mit dem gesamten Team. Ja. Ey, dann machen wir mal richtig. Wollen wir fortführen. Jute DDR-Tradition, Straße der Besten, sag ihren Namen. Bitte? Sag ihren Namen. Straße der Besten. Straße der Besten? Kennst du Straße der Besten? Kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht. Muss ich wirklich passen. Bist du aus dem Westen? Ja, leider. Also ach, echt? Das ist eine Tatsache, die du bedauerst? Wunder. Ist ja, ist ja alles sehr komisch. Also ich bedauere das gar nicht. Ich finde teilweise in den Köpfen der Leute geht echt noch viel zu viel Blödsinn ab. Im Westen oder im Osten? Oder in, Beiderseits. Ja, also ja. Im Osten weniger, denn im Westen. Mhm. Nee, Straße der Besten. Das könnt ihr vielleicht in eurem Betrieb auch einführen. Dass man entweder auf dem Betriebsgelände oder nach außen, ist auch total schick, so eine große Plakatwand, da wo heute jetzt immer so Fleischwerbung zum Beispiel drauf ist oder Schumi winkt oder irgendwie sowas. Oder jetzt machen die ja klasse Schlüpferwerbung mit Frauen oben ohne. So eine Sachen. Und da war aber in einem wunderbaren 60er Jahre Schriftzug stand drüber Straße der Besten oder unsere Besten. Und dann waren die Fotos von ausgezeichneten Lehrlingen, Angestellten und aber auch von hervorragenden leitenden Angestellten. Die Fotos, richtig groß. So Passfotos, aber 1,50 hoch. Und je nach Gesichtsbreite 90 bis 1,20 breit. Und das könntet ihr doch bei euch auch machen, oder? Wenn es den Mitarbeitern gefallen würde. Das gefällt jedem Mitarbeiter. Das stärkt die Verbindung zum Betrieb. Das stärkt die Motivation und entfacht einen gesunden Wettbewerbs. Bilder aufhängen, da schönen Dank auch. Wie bitte? Ich sage, einfach durchsetzen, Bilder aufhängen. So wie du beschrieben hast gerade, na, schönen Dank auch. Na, macht das in Absprache mit dem Betriebsrat, aber ihr seid zu klein und habt da keinen, wa? Wir brauchen gar keinen. Ihr braucht ja keinen, nee. Weil bei euch Betriebsfrieden herrscht und alle freiwillig am Wochenende arbeiten und nachts? Ich sag mal nicht über, also keine extrem vielen Überstunden, sondern ich sag mal das Normale, was anfällt, mal ein halbes Stündchen, 20 Minuten. Ja. Das geht halt und auch, gut, du musst halt am Wochenende auch mal Inventur machen, so wie jetzt am vergangenen Wochenende, dann ist man dann doch über das ganze Wochenende auch eingespannt. Ne? Und wenn jetzt der Frauen, trauen die sich schwanger zu werden bei euch? Bitte was? Nee, um Gottes Willen. Trauen die sich nicht, siehste? Ach so, ich dachte jetzt in meiner Beziehung verflixt. Nee. Nee. Ja, was heißt, trauen die sich nicht schwanger zu werden? Ich müsste überlegen, da wäre zurzeit keiner dabei, bei dem es passieren könnte. Bei dem ist gut, bei der würde ich an der Stelle sagen. Nee? Nee, glaube ich nicht. Wieder einen Macho-Spruch, aber hast du gesagt? Okay. Führt das ein. Straße der Besten ist total geil, ist prima. Straße der Besten. Ja, Lob ist immer wichtig. Ja? Ja. Oder man könnte auch natürlich dann von denen vielleicht sogar noch einen Spruch abverlangen. Zum Beispiel, dafür arbeite ich. Ja, und morgen. Ja, und dann steht drüber euer Betriebsname, dann das Foto von ihm und dann dafür arbeite ich. Oder mein Bestes dafür. Oder ich schaffe mit sowas. Wir schaffen gemeinsam, ja. Ja, so. Ey, macht das. Machen wir. Ja? Wir machen es aber richtig und ohne das aufzuschreiben und uns außen. Ey, mit vor. Straße der Besten ist total geil. Ja. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Gut. Tschüss. Mann, oh Mann, habe ich auch wieder lange geredet? Wollte ich gar nicht? Naja, wollte ich doch. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin der Tino. Tag, Tino. Jetzt, nee. Soll ich dir noch 2 Minuten Zeit geben, dass du, bis du dann fertig bist? Und Mit was? Vertraue ich mich jetzt ja nicht nachzufragen. Ich könnte ach nur ja, leicht, ich bin auf Radio. Ja, ich dachte nur, ich könnte nur leicht, den Vormann da drin. Willst du die Hose erstmal hochziehen? Nee, ich war ja in der Küche am Waschbecken. Ja, also ja, dann mach jetzt, dann mach wenigstens vorne die Knöpfe noch zu. Ach, Quatsch, komm. So, gut, dann können wir jetzt reden miteinander. Nee, eigentlich wollte ich dich nur fragen, ob du deinen Reim auf Man ist schnell, ob du den von Fanny van Dunn hast. Da kommt dann nämlich ein Lied vor. Ja, habe ich doch neulich sogar schon gesagt. Ach, wusste nicht, ich habe nur gehört, dass der Reim auf Man ist. War ich schneller. Danke ich sehr für deinen Anruf. Nee, warte mal, ich wollte dir noch ein Bahnerlebnis erzählen. Ach so, dann mach mal. Ja, und zwar, ich habe mal ursprünglich bei der Bahn gearbeitet, wa? Ach, prima, prima. Auch schon, wo es so elektrisch war, teilweise? Ja. Ja? Hm. Habt ihr da auch so Betriebsbelehrungen gehabt? Na klar. Ich hab ja auch mal, dass man nicht auf die Stromschiene pinkeln soll. Ey, sag mal, hör auf, wo die pinkeln. Ich hab Haben sie? Nein, du hast angefangen damit. Was kann ich dafür machen? Ich so eine Geräusche oder du? Ja komm, man kann aber das in der Küche machen. Ich meine, ja, man kann das auch in der Küche machen. Ist nichts gegen zu sagen. Man muss sich nur, also man muss dann aber auch dazu stehen. Steh doch dazu. Ist doch okay. Ist doch nichts gegen zu sagen. Ja, okay. Ja? Okay. Spart doch wieder an Urinsteinen im Dingsbecken, ne? Gut, haben sie euch das nur beigebracht oder nicht? Na klar, haben sie uns das beigebracht. Wunderbar. Strom zu tun, ja. Naja, das muss man nochmal weiter sagen. Zumal ja jetzt auch im Westen Straßenbahnen eingerichtet werden, wie ich immer wunderbarerweise sehen darf, wird es jetzt aus dem Prenzlauer Berg in Wedding rübergelegt. Und da sind ja, ich meine, die hängen ja Gott sei Dank ziemlich hoch, aber bei bestimmten Leuten weiß man ja nie, da sind ja oben auch Stromschienen. Und da muss man aufpassen. Aber du wirst damit alle Hörer belehren, ja? Ja. Ach so, für die... Weil ich rechne jetzt in letzter Zeit immer mit dem Allerschlimmsten. Ach so, meinst du, weil sie es noch nicht kennen, dann sind sie dumm und fassen da oben an, ja? Na, wie, anfassen oder wie gesagt eben, tü, Wasser leitet ja auch den Strom. Gerade in so, wenn so Salze drin sind. Ja, nee, aber was ich dir eigentlich erzählen wollte, und zwar habe ich mal ein ganz tolles Erlebnis mit Schaffner gehabt, den kannte ich nie, flüchtig, so von der Lehre. Und da sind wir mal nach Leipzig gefahren zur Messe. Und da war total Chaos in dem Zug und da haben wir gesagt, sag mal, kannst du uns nicht mal einen Platz reservieren? Warte, ich rufe die Wand. Fantastisch. Oh, jetzt habe ich auch selber einen Schreck gekriegt, tut mir leid. Ja, nee, also haben wir gefragt, kannst du uns nicht mal einen Platz reservieren für die Rückfahrt, ne? Und er sagte, ja, okay. Dann hat er uns einen Erste-Klasse-Abteil reserviert. Und ich meine, das ist ja noch nicht das Allertollste, ne? Aber ich meine, es war schon mal schön, einen super vollbesetzten Zug, einen Erste-Klasse-Abteil zu zweit zu haben, komplett alleine. Und dann, als er aber kontrolliert hat, er musste durchgehen und die anderen Leute kontrollieren. Und da war ein Revisor drin. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Ja, ja. Und das wusste er dummerweise nicht. Und deswegen hätten wir uns beinahe am Arsch gekriegt, weil der hätte eigentlich unser Teil kontrollieren müssen. Und es war nur vorher, hey, das habe ich schon kontrolliert und so, ne? Und deswegen haben wir echt Schweine gehabt. Das wollte ich dir eigentlich nur erzählen. Das wolltest du erzählen? Ja, genau. Okay, dann danke ich dir für die Erzählung. Tschüss. Ja, okay. Hallo, Bahnerlebnisse fällig? Nee, parat? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ist da jemand? Kinder, entweder mache ich was falsch oder ihr macht was falsch oder irgendwas läuft hier falsch. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Hallo? Morgen. Aufgewacht. Ja, wir schlafen jetzt im Radio. Na, dann schlafen wir schön weiter. Tschüss. Hallo? Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Hier ist Heinz. Tag, Heinz. Hallo. Na? Na? Wie geht's denn so? Hm. Muss ja. Wenn man dir diese Frage stellt, bist du immer wütend. Ja. Naja, kannst dir ja vorstellen, wie oft ich die gestellt kriege. Ja, ich auch. Du auch? Ja, ständig. Dich fragen sie auch immer? Immer zu. Ja, aber Heinz, du weißt doch, wenn ich dich frage, dann meine ich's ehrlich. Bei anderen ist es ja immer bloß so eine hingeredete Floskel. Mir geht's prima. Ehrlich? Richtig? Ja, prima? Ich habe gerade eine eigene Wohnung bekommen und so. Ei, wunderbar, wunderbar. Mhm. Wie groß ist denn die Wohnung? 36,68. Aber das ist ja nicht so üppig, wa? Ja. Aber 4 Zimmer dafür. Nee. Aber hoch. Aber hoch? Ja, kann man sich schön ein Hochbett reinstellen. Ah ja, das ist ja schön. Ja. Ja, also Bahn. Bahn? Super. Also mein Erlebnis ist der Bahn, also da ist eigentlich das, dass die Bahn irgendwann ankam zu mir und in mein Leben trat. Und mich seitdem nicht mehr loslässt. So, ein bisschen. Das heißt, die Bahn hat dich jetzt okkupiert und du bist ein Bundesbahner? Nee, ich bin kein Bundesbahner. Ich mach das nur so freizeitmäßig. Aber das ist vollkommen ausgelastet. Ach, du bist so ein Eisenbahnplattenbauer? Nee, nicht so Modelleisenbahn. Nee? Nein. Ach, dann bist du einfach bloß ein Auskenner der S-Bahnische Historie? Ja, also Historie auch und auch so aktuelle Sachen, sag ich mal, wie Fahrplangestaltung oder sowas. Also ich werde unter meinem Bekannten schon so als das wandelnde Kursbuch. Dein Hobby ist jetzt moderne Fahrplangestaltung? Nein, so explizit kann man das nicht ausdrücken. Aber auch. Aber auch? Ja, ja. Aber da lassen sie dich ja wahrscheinlich nicht ran, wa? Den Fahrplan wirklich zu gestalten. Nee, leider. Sondern du kannst ihn jetzt nur zur Kenntnis nehmen? All ja. Die Macken feststellen und rot anstreichen? Mhm, richtig. Und, ja, und dann dem Dürr immer deinen rot angestrichenen Fahrplan schicken und zornige Briefe dazulegen. Ich glaube nicht, dass der ihn lesen würde, der Dürr. Meinst du nicht? Nee. Nee, der ist mit sich beschäftigt, wa? Ja, irgendwelche unteren Chargen, die das da ja. Antworten, nehme ich an. Ja, die Briefe kriegen immer die nicht lesen können. Richtig. Ja, so funktioniert es in deutschen Behörden. Hat aber auch was Praktisches, spart dann das Rückantwortporto. Was sind denn die grundlegenden Fehler der Kursbücher? Gibt es da so einen Generalfehler? Nee, die Kursbücher sind schon gut. Die Kursbücher? Also das Bahnkursbuch ist zum Beispiel weitaus praktikabler als das BVG-Kursbuch. Ach so, ach ja. Du meinst jetzt die Realität. Also nicht, dass wird im Kursbuch abgebildet wird, sondern so wie die Züge tatsächlich fahren. Dass die nicht zusammenpassen. Oder wie? Wie sieht eine Fahrplangestaltung aus? Naja, nein, Fahrplangestaltung ist nicht, wie man die Tabellen malt. Sondern wirklich das, wie die Züge fahren. Ja, meine ich. Zum Beispiel das im Taktverkehr fahren und sowas alles. Das ist schon recht hübsch. Nee, aber ich, jetzt von der, also gerade eben mit den Kursbüchern, da meinte ich wirklich die Gestaltung der Tabellen. Und da ist wirklich das BVG-Kursbuch hinkt da wirklich allem hinterher. Das ist ein furchtbar schlechtes Design auf viel zu dickem Papier. Es könnte halt zu dünn sein. Und aber das führt jetzt wahrscheinlich etwas zu weit. Ja. Hat denn die Bahn oder die S-Bahn oder ein Kursbuch schon mal noch tiefer in dein Leben eingegriffen? Also so, dass es wirklich so einen Moment gab, in dem du dann persönlich berührt warst durch, sagen wir mal, deutsche Eisenbahnwesen? In irgendeiner seiner Ausformungen? Ich habe so ein bisschen das Problem damit, dass ich mich mittlerweile damit konfrontiert sehe, mich nur noch teilweise damit identifizieren zu können. Das heißt also, wenn ich irgendwann sehe, das ist der mit den Fahrplänen. So ein bisschen. Und das möchte ich jetzt ein bisschen zurückdrängen. Ah ja. Du verstehst, was ich meine. Dass ich also nicht nur, dass ich also das ein bisschen zurückdrängen möchte, ja. Jetzt hast du das selber aber natürlich aufs Tapet gebracht. Naja, ich denke mal, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn ich das immer wieder sage, wird schon kaum einer mehr. Im Endeffekt ist ja ein Einsatz ganz schön, wenn die Leute so ankommen, aber trotzdem nicht nur das. Mm. Ja. Ja. Andererseits bist du jetzt wahrscheinlich einfach in den Ohren vieler unaufmerksamer Zuhörer Heinz, der Fahrplangestalter. Und insofern, wenn die jetzt an Fahrpläne denken und wen man mal fragen könnte, denken die an dich. Ja, na, weil das ist nicht so schlimm. Die kennen mich ja nicht alle. Insofern geht das nicht. Die könnte ich gerne kennenlernen. Wo wohnst du denn jetzt? Wo ist denn deine neue Wohnung? In Charlottenburg. Mhm. Wollen wir Telefonnummer noch durchsagen? Nicht unbedingt, wa? Ja, zumal ich noch kein Telefon da habe. Ah ja. Da geht es noch nicht so prima. Schön, dass du so laut rufen kannst, Heinz. Nee, ich bin jetzt noch bei meiner Mutter in der Wohnung. Ich bin noch nicht richtig, ich bin gerade beim Umziehen so. Ah, ja, ja, ja. Ja. Mutti steht jetzt noch drüben und weiß da die Wände da, bei dir. Nicht da, nee. Ah, ja. Die ist in deiner Wohnung, vermute ich doch richtig. Nein. Nee. Die ist völlig richtig, hat Ausgang heute. Ja, die ist in Leipzig. Ah, ja. Okay. Ja. Dann danke dir für deinen Anruf, Heinz. Ja. Ich hätte aber noch ein kriminelles... Bahnerlebnis, ein kriminelles? Nein, kein Erlebnis, sondern so ein kriminelles Moment in der ganzen Sache. Mit der ganzen Bahnsache. Schwarzfahren? Nee, Schwarzfahren ist doof. Schwarzfahren ist blöd. Echt? Ja. Spiele ich unbedingt Tonsteine Scherben mit der berühmtesten Schwarzfahrerhymne. Ja, mit der BVG das, nicht? Ja, Mensch, Meier kam sich vor wie eine Ölsardine. Ja, sozusagen. Nee, Schwarzfahren ist blöd. Ja? Ja, gefällt mir nicht. Oi, dein Herz schlägt aber wirklich hoch für die Bahn. Ja, ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen den Anspruch so... Ja, kann ich nicht so beschreiben. Aber ich weiß nicht, irgendwie Schwarzfahren, das bringt irgendwie nichts. Weil immer viele sagen, die Preise sind zu hoch, aber man entscheidet sich damit nur ins eigene Fleisch, dann steigen die Preise noch höher, wenn es für Schwarzfahrer gibt und sowas. Das ist alles sehr... Bis nachher nur noch einer die Gesamtkosten tragen muss. Alle anderen fahren schwarz. Ja, das bin ich, um die Befürchtung zu vermeiden. Oh ja. Ja. Nee, aber das Kriminelle in meinem Ende ist das, dass ich also, weiß nicht, hast du schon mal einen Zug gesehen? Ja, so hin und wieder. Ja, auch so, ja, in der Nähe? Ja, im Fernsehen. Nee, wieso? Da sind drinnen immer so eine Zuglaufschilder, ne? Wo der Zug hinfährt. Ja. Ja. Und die sind ja nun relativ locker, sag ich mal, angebracht. Das heißt, und sind die eigentlich gar nicht angebracht, sondern die stecken immer nur in solchen Steckvorrichtungen drin. Ist klar, und sind auch relativ begehrt bei jungen Fahrplangestaltern, nehme ich mal an. Ja. Mhm. Wobei das natürlich sehr dumm ist, dass sie im ICE jetzt lauter Monitore angebracht haben, also Bildschirme. Ja, da müssen wir mal gleich einen Fernseher klauen, das fällt dann auf, wa? Ja, dumm. Ja. Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Hm, womit mal abkürzen, wie... ein Problem der Lagerung ist, ne? Womit mal abkürzen, wie viele Schilder hast du denn zu Hause, Heinz? Oh, wie viel sind es jetzt? Also, ich habe jetzt vor 2 Jahren angefangen. 35 so. Echt? Hm. Ey, ist hier ein Schwarzfahren und klaut die Dinger, die Schilder und Kindshof, ja, nicht mehr, weiß, wo er hinfahren soll. Das ist natürlich auch eine Form von indirekter Fahrplangestaltung. Ja. Eins, wir sollten das Gespräch kurz machen, das ist vielleicht eine Fangschaltung. Aber die Dinger werden sowieso alle Jahre ausgetauscht. Auch wenn die weiterhin gelten. Und zwar sollen die immer hübsch aussehen und darum werden die sowieso alle Jahre, werden die auf den Schrott geschmissen. Na, denke ich mir, da werden die schon noch. Eins, soll ich mal ganz ehrlich sein? Ja. Das klingt echt wie eine Schwarzfahrer-Argumentation, die du hier vorbringst. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, wir, ja? Tschüss. Mann, das müssen wir jetzt wieder kontern. Ich weiß aber schon, wie wir das kontern. Nämlich durch politische Korrektness, indem wir eine wunderbare Musik spielen, auf der dann zu hören sein wird. Ich habe mir vorhin das ganze Stück angehört, das dauert 9 Minuten und 10 Sekunden. Und da dachte ich, so viel muss es nicht sein, reicht wahrscheinlich die essentielle Minute aus dem großartigen Eisenbahnerroman, wie der Stahl gehärtet wurde, ist nicht nur ein Eisenbahnerroman, aber die Eisenbahn spielt durchaus eine relativ zentrale Rolle, ungefähr so wie bei High Noon oder wie bei Spiel mir das Lied vom Tod, aus dem großartigen Eisenbahnerroman von Nikolai Ostrowski, wie der Stahl gehärtet wurde. Ostler der älteren Generation kennen und lieben es alle. Sie mussten es lesen, insbesondere eine Passage in der Schule. Inzwischen ist wahrscheinlich die jährliche Auflage dieses Buches drastisch gesunken. Andererseits wird man es noch gerne und häufig in Antiquariaten finden können. Nikolai Ostrowski, wie der Stahl gehärtet wurde. Wer wissen will, wie der Ostler denkt, sollte dieses Buch lesen und daraus eine kurze Passage. Pawel Kotschagin trifft auf der Baustelle der Schmalspurbahn mit Tonja Tumanova zusammen. Und genau das hören wir uns jetzt an. Oder so etwas Ähnliches geworden bist. Was hast du bloß für Pech im Leben? Sagte Tonja neben ihm hergehend. Pawel blieb stehen und maß Tonja mit erstaunten Blicken. Auch ich erwartete nicht, dich so mariniert wiederzusehen, erwiderte Pawel, der nach einer passenden, nicht allzu groben Antwort suchte. Tonja errötete bis in die Ohrenspitzen, bis in die Ohrenspitzen, bis in die Ohrenspitzen, bis in die Ohrenspitzen, bis in die Ohrenspitzen, bis in die Ohrenspitzen, bis in die Kinder, Ohrenspitzen. Kinder, gibt schon irgendwie geile Zufälle. Du bist aber noch immer so grob. Kortschagin schwang die Schaufel auf die Schulter und ging weiter. Erst nachdem er einige Schritte gemacht hatte, sagte er, meine Grobheit ist noch 1000-mal erträglicher als ihre sogenannte Höflichkeit, Genossin Tumanova. Um mein Leben brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ist schon alles in Ordnung. Bei Ihnen hat sich aber das Leben schlimmer gestaltet, als ich mir vorgestellt. Vor 2 Jahren warst du besser. Hast du dich noch nicht geschämt, einem Arbeiter die Hand zu reichen. Jetzt riechst du schon ganz nach Mottenpulver. Und ganz aufrichtig gesagt, wir haben einander nichts mehr zu sagen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Diese Sendung ist nicht vorproduziert. Das ist eine Live-Sendung von den Hacken bis in die Ohrenspitzen. Bis in die Ohrenspitzen. Bis in die Ohrenspitzen. Bis in die Ohrenspitzen. Bis in die Ohrenspitzen. Tag, wer bist denn du? Hallo Kuttner. Ja. Ja, wunderbar. Ey, das war ja gleich so ein distanziert fragender Ton, den ich da höre. Willst du Kritik anmelden? Ja. Nein, ganz im Gegenteil. Gut. Ich wollte dich nur gerade bemitteilen, dass du jetzt schon wieder einen Pufferküsser an der Leitung hast, aber das macht ja nicht unbedingt. Du bist auch Eisenbahner. Ja, nein, nicht Eisenbahner, aber Eisenbahnfan, wie der mein Vorredner. Ach. Aber ich klaue keine Schilder. Warum? Du fährst lieber schwarz. Nein, auch das nicht. Ich hatte mal die Gelegenheit, als Zivildienstleistender umsonst zu fahren. Das war nicht gerade schwarz gefahren, aber ich es gut ausgenutzt. Ja, gut. Aber geht ja eigentlich um Erlebnisse, wa? Mit Eisenbahnen. Deswegen wollte ich auch verschiedene Erlebnisse anbieten. Sehr schön. Also ich könnte dir anbieten verschiedene typische Verspätungserlebnisse, wie man den Zug nur knapp erwischt hat oder sowas. Nee. Ich könnte dir anbieten. Nee, nehmen wir mal an, die Situation. Du sitzt in einem Abteil und da sitzt jemand dir gegenüber. Nehmen wir an, das ist eine junge Frau, dann könnte das ein erotisches Erlebnis werden. Nehmen wir an, das ist ein böser Krimineller, der immer nervös, der so ein Gesichtszucken hat, unrasiert, schlechte Zähne und immer so nervös mit seinen Händen an einem Messer rumnestelt. Ach, langweilig. Ich wollte die Geschichte eigentlich nach vorne verlegen in ein Lokführerabteil. Ach, in ein Lokführerabteil. Na, dann erzähl eine Lokführerabteil-Geschichte. Ja, und zwar, ich bin ein alter Wessi und da hatten wir immer ein Schülerbetriebspraktikum. Da durften wir also für 3 Wochen uns irgendeinen Betrieb aussuchen, in dem wir dann arbeiten durften. Und ich natürlich als kleiner Eisenbahnfan gesagt, ich will zur Bahn. Und dann war ich also da in Nordrhein-Westfalen in einem der Bahnhöfe. Und dann durfte man am Fahrkartenschalter rumsitzen, sich langweilen. Und dann durfte man aufs Stellwerk und zugucken. Und dann durfte ich eben auch mal auf der Rangierlok mitfahren. Naja, und nachdem ich halt erstmal so 2-3 Stunden nur zugucken durfte, haben sie gesagt, jetzt darfst du auch mal. Und dann durfte ich eben auch mal die Rangierlok vorwärts und rückwärts und so ein bisschen schnell fahren und so. Dann hast du am Lenkrad praktisch gesessen. Naja, Lenkrad ist das ja nicht direkt bei der Lok. Du hast ja da so einen kleinen Hebel in der Hand, den drückst nach vorne für Gas geben oder ziehst nach hinten für Bremsen oder stellst in die Mitte und dann rollt die Lok einfach. Prima. Und war aber Gott sei Dank nur eine Rangierlok und hinten saßen keine Menschen drin. Ja, leider nur eine Rangierlok. Ach, schade, war. Sonst hätte es doch voll Spaß gemacht. Absolut Gas geben und dann zack auf die Bremse treten. Ja, von wegen Gas geben. Das Teil fährt so 30, 35, ne? Ja. Du bist jetzt ein Eisenbahnliebhaber immer noch. Ja, natürlich. Ja? Und verfolgst du denn vielleicht auch mit besonderer Aufmerksamkeit zum Beispiel Eisenbahnunfälle? Naja, also ich verfolge eher, dass die Presse Eisenbahnunfälle immer toller ausschlachtet als die üblichen Autounfälle, ne? Ach so, du bist dann ein Verteidiger von Eisenbahnunfällen. Vorkommen. Aber ich stelle einfach fest, dass sie dreimal so hart ausgeschlachtet werden und dass sie selbst dann als Eisenbahnunfall beschrieben werden, wenn mal wieder ein Autofahrer schuld war, weil er meinte, er müsste über einen beschrankten Bahnübergang noch irgendwie Ach rüber. Ach so. Ach, du meinst, dass gewissermaßen da die Automafia dann auch in den Zeitungen sitzt und im Grunde einen Autobahnunfall Unfall umlügt in einen Eisenbahnunfall? Na, es gibt einfach zu viele Leute, die nur Auto im Kopf haben, ja. Ah, ja, das ist ein interessanter Hinweis. Darauf muss man achten, wenn man jetzt mal über Eisenbahn und so vermeintliche, sogenannte angebliche Eisenbahnunfälle liest. Ganz viele Unfälle, wo einfach irgendwelche Autofahrer über die Schienen rüberfahren, ohne zu gucken. Oder noch besser, um irgendwelche Halbschranken Slalom fahren. Und, ist klar, ist ein klassischer Autounfall, in den eine unschuldige Eisenbahn verwickelt wird. Ziemlich, beziehungsweise der Lokführer kann ja gar nicht bremsen auf der Entfernung. Ja. Sammelst du so Ausschnitte über Eisenbahnen noch? Ja, natürlich. Ja, auch über Eisenbahnunfälle? Weniger. Also wenn da irgendeine wichtige Entwicklung dann durch entstanden ist oder so, aber sonst nicht, nee. Ach, du hast aber zum Beispiel auch mit Sicherheit jetzt in deiner Ausschnittsliste auch Eisenbahnunfälle drin, möglicherweise. Es könnte sein, dass da welche drin sind, ja. Hey, willst du nicht mal suchen gehen und vielleicht den interessantesten vorlesen? Na, du, da müsste ich aber ein bisschen warten. Wie lange brauchst du dazu? Na, so 3-4 Minuten. 3-4 Minuten, ja, ist doch geschenkt. Ich spiele inzwischen eine Musik und Geräusche, die das Herz eines jeden Eisenbahners höher schlagen lassen. Ja gut, dann mach das mal. Ja? Ich bleib lange in der Leitung. Kennst du die Lok 99 zwischen Elend und Sorge? Ja, das habe ich, glaube ich, schon gehört. Ja, hast du schon mal gehört? Ja, die wird jetzt der permanente Hintergrund der nächsten 4-5 Stücke sein. und Innerlock 99 zwischen Elend und Sorge sitzen immer traurige Menschen. Hört ihr schön an, ja? Und such schön die Zeitungsausschnitte. Alles klar, danach reden wir weiter. Danach reden wir weiter, bis gleich. Jo, wunderbar. Lok 99, 72, 38, der Harz-Querbahn vor Personenzug in strömendem Regen zwischen den Bahnhöfen Elend und Sorge. Menschen bei Nacht. Die Nächte sind nicht für die Menge gemacht. Von deinem Nachbar trennt dich die Nacht. Und du sollst ihn nicht suchen. Trotzdem. Und machst du nachts deine Stube Licht, um Menschen zu schauen ins Angesicht, so musst du bedenken, wen. Die Menschen sind furchtbar vom Licht entstellt, das von ihren Gesichtern läuft. Und haben sie nachts sich zusammengesellt, so schaust du eine schwankende Welt durcheinander gehäuft. Auf ihren Stirnen hat gelber Schein alle Gedanken verdrängt. In ihren Blicken flackert der Wein. An ihren Händen hängt die schwere Gebärde, mit der sie sich bei ihren Gesprächen verstehen. Und dabei sagen sie, ich und ich und meine irgendwie. Wieder der Sprechfunk. Da wollen wir mal sehen, ob wir jetzt inzwischen einen schönen Eisenbahnunfall haben. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja? Hast du deine Mappe also zusammen? Ich wollte dir tolle andere Artikel kurz zitieren, die ich gefunden habe. Zum Beispiel hier. Reichsbahn erteilte letzte Dampflokomotivenführerscheine. Der war aus dem Jahre 92. Und seitdem gibt es keine Führerscheine mehr für Dampfloks? Anscheinend, ja. Also so muss ich den Artikel interpretieren. Ja. Oder zum Beispiel, interessant ist auch noch aus Vorwendezeiten hier, April 89, einmal Frankfurt, Berlin und zurück, die DDR aus der Bahnperspektive. Und, ist das eine Reise, die du wahrgenommen hast? Nee, ich bin Hannover, Berlin und zurückgefahren. Ah, ja. War auch ein uriges Erlebnis irgendwo. Wieso? Was gibt's denn da spannend an der Strecke Hannover, Berlin? Naja, es war, ich denke, eher so zu DDR-Zeiten uriges Erlebnis, wenn du so Transit gefahren bist. Weißt du, wo sie dich am Bahnhof Magdeburg so vorbeigeschoben haben irgendwie und wo du dann sonst wie lange in Marienborn und Drewitz rumgestanden hast und die Grenze haben von vorn bis hinten den Zug abgeschnüffelt und alles. Ach, und der Westler hat sich schön gegruselt, wa? Na du, ich bin noch nicht so alt. Wie ich das erste Mal rübergefahren bin, war ich 14 und bin alleine gefahren. Da war das also reales Gruseln für mich. Ach, schön, schön. Mensch, ne, das ist doch aber, das sind doch die Erlebnisse, aus denen so eine Sendung gemacht sein sollte. Ja, klar. Ja? Ich meine, das kann ich natürlich auch erzählen, wie ich da im Zug gesessen habe und also schon ab Helmstedt den Pass in der Hand hielt und wartete. Und dann kam irgendwann und dann machte es nur knack, knack kurz und dann hatte man sein Visum da. Knack, knack, ist ja wie bei Monty Python, sagen die auch mal knack, knack. Dieser tolle Stempel da. Der, ja, wenn Sie verstehen, was ich meine, knack, knack. Ja, das ist. Oder was ich hier zum Beispiel habe, ist auch von 89, die DDR feierte 150 Jahre erste deutsche Ferneisenbahn. Ach, und der Westen hat das nicht gefeiert? Hm? Der Doch, aber im Westen haben sie es früher gefeiert. Im Westen haben sie die Strecke Nürnberg führt. Schon 1800, die war ja 1835, also haben sie 1985 gefeiert. Ja. Und im Osten wurde die Strecke, ich glaube, Dresden-Leipzig gefeiert und die war halt vier Jahre später, also haben sie auch vier Jahre später erst 150 Jahre. Ach, ist ja ein interessantes Dokument der deutschen Teilung. Jeder feiert seine Strecke. Ja, naja, und dann haben sie natürlich auch gesagt, das sei eine Ferneisenbahn, während die da in Bayern, das war ja nur so eine Nahstrecke. Haben sie aber recht gehabt. Ja. Das war quasi ein Vorortzug nur. Ja, ja, klar, war auch's auch erstmal, ne? Ja, Mensch, du bist aber auch einsichtig. Ja, naja, natürlich. Weil du, na, das ist klar, weil du jenseits der Politik auf der Seite des Eisenbahnwesens dein Herz schlägt. Ja. Gut, jetzt aber noch einen kräftigen Unfall hinterher und dann wird weiter telefoniert. Ja, ich habe hier einen Artikel auch von 92 über den Hintergrund des Zugunglücks von Lehrte. Ah ja, das ist ja interessant. Das wollte ich ja schon immer mal wissen, die Hintergründe des Zugunglücks von Lehrte. Ja, toll. Also soll ich einfach meinen Artikel vorlesen? Ja. Ich fange einfach an zu lesen, wenn dir es reicht, ja? Ja, du kannst, wenn du den so überfliegst, kannst du ja mal versuchen, so unwichtigere Passagen, in denen nur ausgeschmückt wird, in denen von abgetrennten Armen und Beinen die Rede von fließendem Blut und so ist, einfach überspringen. Ach so. Also ich darf wenigstens noch ankündigen, aus welcher Zeitung der ist, oder? Ja. Okay, Frankfurter Allgemeine, 4. Februar 92. Ja, im Grunde die führende Zeitung, was das Eisenbahnwesen betrifft. Ja, zumindest eine gut recherchierende Zeitung, ne? Ja, seriös, was Eisenbahnwesen betrifft. Wieder der gleiche Fehler, Fragezeichen. Rätsel und Ungereimtheiten nach dem Zugunglück von Lehrte. Fügung des Schicksals darf es genannt werden, dass bei dem Frontalzusammenstoß zweier Nahverkehrszüge am Morgen des 24. Januar östlich von Lehrte die Zahl der Todesopfer auf 4 unbegrenzt blieb. Welches Jahr übrigens? 92. Zwei Züge frontal zusammengeknallt. Ja. In Lehrte. Ja, östlich davon Lehrte. Ja, östlich, ja, östlich von Lehrte. Beide Züge waren nur mit insgesamt 65 Reisenden besetzt. Um 9 Uhr ist der Berufs- und Schülerverkehr vorbei. Gut 2/3 der Mitfahrenden, 45 Personen, wurden verletzt. Legt man die Platzkapazität zugrunde, so ist es nicht gewagt anzunehmen, dass es bei einem solch schweren Unfall bei gleichem Hergang während der Hauptverkehrszeit 10-mal so viel Opfer gegeben hätte. Also da hast du noch ein bisschen Blut, ne, ein bisschen Splatter und so. Ja, aber seriös eben. Ja, aber seriös, klar. Erst in jüngster Zeit war die Einführung der aus südlicher Richtung von Hildesheim nach Lehrte führenden Strecke neu gestaltet worden. Diese etwa 6 Kilometer lange zweigleisige Strecke wurde neu gebaut, um den Betrieb in der südöstlich gelegenen Ausfahrt von Lehrte zu entschärfen, sie flüssiger zu machen und gleichzeitig sicherer, denn eine kreuzungsfreie Einfädelung verringert die möglichen Kollisionspunkte, die bei der Eisenbahn selbstverständlich signaltechnisch gesichert sind. Mhm. Dass nun ausgerechnet in diesem Gebiet zwei Züge auf einem Gleis einander begegneten, gehört zu den Ungereimtheiten dieses Unfalls, zeigt aber auch, welche Schwierigkeiten hier auf den Eisenbahnbetrieb im vereinten Deutschland mit zunehmend wichtiger werden Ost-West-Verbindungen zukommen. Ach prima, gewissermaßen eine späte Folge der Einheit oder eine frühe Folge der Einheit im Eisenbahnwesen. Weil Lehrte natürlich direkt an dieser wichtigen Ost-West-Achse liegt. Ah ja, ist aber auch ein schönes Bild, wa? Da sind ja auch zwei Züge zusammengewachsen, die nicht zusammengehörten. Gut, aber weil du natürlich auf frontal auf Unfall gehen willst, lasse ich jetzt mal die ganzen Sachen weg, die Strecke beschreiben. Wobei politisch ist schon immer interessant. Also jetzt kommen erstmal so Sachen, die das Ganze räumlich beschreiben. Ah ja, nee, die lassen wir weg, die lassen wir weg. Ja. Ja. Was tat nun der bei dem Unfall ums Leben gekommene Lokomotivführer, dem man menschliches Versagen vorgeworfen hat? Frag mich seit 92, seit Januar 92. Ja, guck, und jetzt beantwortet die Frage. Super, na vor allem du eigentlich. Du eigentlich, ja, lese ich ja auch immer, ja. Ah, wunderbar. Okay, also zunächst fuhr er ordnungsgemäß aus dem Bahnhof Lehrte, bekam indes an einem folgenden Hauptsignal langsam grün-gelb signalisiert und am gleichen Mast mit einem Vorsignal gelb-gelb, das heißt also rot, die Ankündigung eines im Bremswegabstand 1000 Meter voraus auf Halt, in Klammern rot, stehenden Signals. Verstanden? Gelb, gelb, gleich rot. Also, naja, nicht gleich, aber gelb, gelb ist die Vorankündigung von rot. Ah ja. Gelb, gelb heißt in maximal 1000 Meter Entfernung ein rotes Signal. Das ist ja fast wie beim Auto, hm? Ja. Ja. Wobei natürlich so eine Zug braucht länger, bis er zum Stehen kommt. Stimmt. Okay, die Kombination von grün-gelbem Hauptsignal und gelb-gelbem Vorsignal ist auf dicht befahrenen Strecken häufig. Dass an dem Unfallmorgen Nebel herrschte, ist belanglos, denn der Registrierstreifen, oder was von dessen Inhalt publiziert wurde, gab zu erkennen, dass der Lokomotivführer alle Signale wahrgenommen und nach Vorschrift reagiert hat. Der Fahrtenschreiber gewissermaßen. Sozusagen. Kannst du beim Flugzeug immer suchen. Yeah. Mhm. Das geht bei der Bahn nicht so leicht verloren, ja. Ne? Fällt nicht so weit runter. Fällt nicht so weit weg, ja. Das besagt, dass er angesichts der zwei gelben Lichter einen Hubton hörte, dies und weiteres programmiert durch einen ortsfest neben dem Gleis installierten Schwingkreis, innerhalb von 4 Sekunden die Wachsamkeitstaste drückte, registriert der Streifen, und damit ein Uhrwerk in Gang setzte, das nach etwa 20 Sekunden, je nach Zugang verschieden, die Geschwindigkeit prüfte, die, gleichfalls verschieden, zu diesem Zeitpunkt zwischen 75 und 95 Kilometern der Stunde betragen darf. Ein weiterer ortsfester Prüfpunkt, wie ihn die ursprüngliche Form der Indusi, das ist die induktive Zugsicherung, mit 500 Hertz, ist vielerorts abgebaut worden, da man annehmen darf, dass ein Lokomotivführer den eingeleiteten Bremsvorgang ordentlich zu Ende führt. Ah, ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Dem Übel, das zweimal, 1975 bei Hamburg und 1990 in Rüsselsheim, zu schweren Unfällen geführt hatte, nämlich voll aufgedreht auf ein Haltsignal loszufahren, würde der 500er Magnet, wie die Eisenbahner die Vorrechnung nennen, nicht Einhalt gebieten. Was dann in Lehrte passierte, blieb bislang zwecks Auswertung unter Verschluss. Es könnte sein, dass sie die Vorgänge von 1975 und 1990 wiederholt haben. Entgegen der in manchen Lehrbüchern vertretenen Ansicht, die am Hauptsignal von dem Schwingkreis mit 2000 Hertz ausgelöste Zwangsbremsung würde den Zug allemal in Sicherheitsabstand, in Klammern Durchrutschweg, zum Stehen bringen. Es wurde indessen auch der Verdacht laut, es könnte die Befehlstaste gedrückt worden sein, ebenfalls, mit der die ganze Indusi-Apparatur ausgeschaltet wird. Und die solchen Fällen vorbehalten ist, in denen auf Befehl des Fahrdienstleiters, also der die Signale stellt, an einem Haltzeigensignal vorsichtig vorbeigefahren werden darf. Scheint mir aber nicht so wahrscheinlich. Nee, nicht unbedingt, ne? Nee. Befehle wurden schriftlich ausgefertigt und bisweilen per Fahrrad zu dem am gestörten Signal wartenden Zug gebracht. Heute werden sie mittels Ersatzsignal, 3 weiße Lichter oder über einen speziellen Kanal des Zugbahnfunks. Per Fahrrad? Die werden mit per Fahrrad werden die Befehle zum Lokführer gebracht? Ja, das war's normal. Also heute siehst du... Spricht ja nicht gerade für die Geschwindigkeit der Bahn, oder? Ja, nee, heute siehst du an fast jedem wichtigen Signal so unter dem Signal immer so 3 kleine Lichter in einem Dreieck angeordnet. Ja. Und wenn die leuchten, dann heißt es, das Signal da drüber ist kaputt und dann darfst du irgendwie, glaube ich, Schritttempo oder so weiterfahren. Ach, im Grunde wie ein Fahrradfahrer, die 3 Lichter. Naja, ja, nee, mach ruhig weiter, ja? Aber schneller als der Fahrradfahrer. Ja, weiterlesen? Hast du vielleicht mal die letzten 5 Sätze? Na, die letzten... Weil im Grunde, was jetzt folgt, ist ja klar. Ja, nee, du, also hier haben jetzt eine Kommission eingesetzt, die sich um das Problem annehmen. Ja, die endgültige Auflösung verraten sie leider noch nicht. Ach, Mensch. Ach, na, jetzt hast du aber doch zu viel versprochen. Ich habe jetzt mit der Aufklärung des geheimnisvollen Zugunglückes von Lehrte im Januar 92 gerechnet. Ich habe schon schnell gesucht, aber das meiste, was ich habe, sind so richtig schöne Artikel, die was beschreiben, die Umgestaltung der Bahn beschreiben. Ach, na, du musst mehr so Splatter-Kurzmeldungen. Ah, die Splatter-Kurzmeldungen sind nicht so mein Ding. Zack, da war ein Draht über die Schienen gespannt und der Lokführer verlor den Kopf und fuhr dann aber doch noch sicher den Zug 80 Kilometer in den Bahnhof. Gibt natürlich auch noch diese Geschichte. So was ist so interessant. Von Rüsselsheim, wo sie erzählt haben, da ist dann einer eben mit voll Power auf so ein Haltsignal drauf zugefahren, dann ist er so doch nicht grün geworden rechtzeitig und ist über das Signal rübergerutscht in das nächste Gleis reingerutscht und da kam in den nächsten Gleis von der Seite eine Bahn. Und dann sind die von seitlich so zusammengestoßen. Da ist der eine seitlich in den anderen reingefahren, ja. Das war ein ziemlich großer Unfall 1990. Ja. Und seitdem haben die gewissermaßen eh eine Lok weniger, aber eine Doppellok mehr. Die das waren keine Loks, das waren solche S-Bahn-Triebwagen. Ah ja. Na gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, pass mal auf, dann will ich aber die Chance nutzen und natürlich den Heinz, der auch so ein Eisenbahn-Fan ist, ganz unbekannterweise grüßen, ne? Ja. Und darf ich dich bitten, einfach mal... Du kannst den Fahrplangestalter nennen. Ja, gut. Und schick doch einfach, sag doch einfach mal einen Gruß nach Göttingen, die können dich zwar alle nicht hören, ja. Aber vor allem ist der Typ, der eigentlich in Göttingen ist, ist im Moment in Schottland im Urlaub. Ja. Aber der war auch so ein treuer Kuttner-Hörer, so. Bis er dann leider von der ZVS nach Göttingen versetzt wurde. Ansonsten, wenn du mal nach Göttingen fährst, wer nicht hören will, muss fühlen. Bring dir nicht irgendwie bei. Ja, klar. Okay, tschüss. Ja, danke, tschüss. So, wen haben wir da? Alter Eisenbahnerleber? Ja, hallo. Tag. Wer bist denn du? Ich bin Silke. Tag, Silke. Hallo. Na? Und du hast auch ein tüchtiges Eisenbahnerlebnis? Ja, so tüchtig vielleicht nicht, liegt ein bisschen länger schon zurück. Da war ich noch klein, so 19 Jahre. Da bin ich ins Ferienlager gefahren und da haben gerade zu dieser Zeit die Leute von Rockhaus wahrscheinlich ihren Wehrdienst abgeleistet und die waren unsere Zugbegleiter. Wie, was? Die hatten Uniform an? Ja, Es war ganz klasse. Ich habe die damals auch noch nicht so gekannt. Ich habe die auch nicht erkannt. Und jemand hatte aber irgendwie ein NL bei von den Kids. Und da war gerade auf der Mittelseite... Also müssen wir erleben, NL, neues Leben. Ja. Gewissermaßen die Ost-Bravo, aber seriöser. Mhm. Ja, im Fall eher FAZ-mäßig. Mhm. Naja, jedenfalls war da halt ein Riesenbild von den Leuten drin, von Rockhaus. Und so ein Junge, der neben mir saß, guckt sich das Bild an, guckt sich die Leute an in Uniform und meint, ey, der sieht da genauso aus wie du. Und die haben das aber total bestritten und meint, stimmt nicht. Und mir haben sie dann verraten, dass sie wirklich die Leute von Rockhaus sind. Und wie, da haben sie ein bisschen Geld dazu verdient oder was? ich weiß nicht. Also die haben mir das nicht... Das ist scheiße, wenn die so läuft mit der Musik. Keine Ahnung, aber es war ganz klasse. Wir haben uns ganz nett mit denen unterhalten, eine Freundin und ich. Und wir haben dann noch, als wir dann, wir sind dann nämlich nach Prora gefahren, das ist ein altes NVA-Fanlager. Da haben wir noch Fotos geschossen mit denen, mit so einer ganz alten Kamera. Und wir haben uns ganz nett mit denen unterhalten und es war richtig klasse. Rockhaus, Mensch, wenn es Mick Jagger gewesen wäre, das wäre natürlich prima. Ey, das war, damals fand ich das total gut. Also ich habe mich total gefreut und ja, war was zu erzählen und fand ich gut, ja. Okay, dann danke ich dir für deinen Anruf, ja? Ja, okay. Tschüss. Hi. Hallo. Was war denn das jetzt? Oh, da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Hui. Da hätte ich selber anrufen können. Tag, wer bist denn du? Ja, guten Abend. Nabend. Ja, hi Kuttner. Hi. Und zwar, ich war neulich mit ein paar Freunden. Sag mal erstmal deinen Namen lieber. Ja, ach ja, klar, Gunnar. Gunnar. Ja. Von wo kommst denn du? Ja, Berlin. Echt? Ab und zu, ja doch, ja. Richtig aus Berlin? Ja, also richtig aus Berlin. Du bist richtig ein Berliner? Aber, 100%. Ich kenne keinen Berliner, der jemals in seinem Leben auf mit Telefonieren. Gunnar getauft wurde. Naja, gut, ja. Naja, es ist wegen meinem Nachnamen, damit das so zusammenpasst. Ach, wie ist denn der? Jetzt wissen wollen wir, ja, Skilandert. Ah ja, na, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Na, Gunnar Skilandert, das ist Gunnar, doch. Gunnar Skilandert. Ey, da ist echt eine Melodie drin, das gruft. Ja, ja, fanden meine Eltern hoch und daher sitze ich hier. Haben die Musik gemacht, deine Eltern? Ja, ja, klar, doch, mein Vater. Berlin Feet Warmers. Ach, was ist das? Klingt ja so Dixieland-mäßig. Ja, ja, genau. Echt? Der kommt ja vom Dorf und war dann früher da so in der Dorfkombo und so. Ach, und da war Dixieland die einzige Möglichkeit, aus dem Dorf rauszukommen. Ja, nehme ich auch an. Und deswegen den Berlin Feet Warmers. Ich habe sogar mal so eine Karte gesehen von so einer Veranstaltung, da war er und seine Band mit drauf. Oi. Oh, das fand ich ja schick. Oi, hat er auch schicke Autogrammkarten gehabt, dein Alter? Nee, so weit hat das wohl nicht gebracht. Mm. Jetzt trommelt er ab und zu noch so ein bisschen auf afrikanischen Trommeln, aber sonst läuft nicht mehr allzu viel. Aber nur zu Hause, wenn er Eier mit deiner Mutter hat, oder nicht? Nee, aber wir haben neulich kam eine Beschwerde von unseren Obermietern, was ich ja krass fand, dass irgendjemand abends laut getrommelt hat. Das wird wohl mein Vater gewesen sein. Und im Windschatten deines Vaters konntest du dann selber laut Musik hören? Ja, ja. Gut, ich hatte, ja... Deswegen werden es vermutlich auf mich abwälzen. Naja, ja. Ja, nee, aber das kannst du mal machen für deinen Vater. Ja. Boah, das sieht doch blöde aus. Wenn sie im Haus rumspricht, dass der Alte mal trommelt. Ja, ja, wieso? Ich meine, das hat doch eigentlich... Okay, ist es. Aber du kennst ja die Engstirnigkeit vieler Nachbarn. Ja, am eigenen Leibe. Ja? Also, wer sich dann beschwert über Trommeln überhaupt, der ist auch gerne bereit, üble Nachrede zu tätigen. Ja, das ist wahr. Zu sagen, zum Beispiel, wer trommelt, ist nicht richtig im Kopf, trotzdem mit der nachgewiesenermaßen nicht stimmt. Ach naja, ich meine, mit so Leuten, was die denn über meinen Vater denken, ist mir doch irgendwo, ja. Schön ist trotzdem nicht, oder? Ja, gut, ja. Naja, wenn die dann zu dir kommen, dir über dein Haar streichen und sagen, armer Junge, dein Vater ist nicht richtig im Kopf. Das fändest du bestimmt nicht schön, siehst du? Ja, ja. Darum nimm das auf dich, denken sie, du bist nicht richtig im Kopf. Ja. Streichen deinem Vater über das graue Haar. Jo, das ist eigentlich eine gute Idee. Nee, aber wie gesagt, zum Thema. Weil jetzt habe ich wirklich ein paar gute Eisenbahngeschichten. Mm. Und zwar bin ich ja neulich mit meinen Freunden da so weggefahren, mit dem Zug und so. Und da sind wir halt ziemlich lange gefahren und hatten auch immer ziemlich lange Aufenthalt, weil es billiger, wenn man halt so immer irgendwo wartet. Und da sind eigentlich drei Highlights. Andererseits sieht man da wieder eine Menge Geld aus, wo man wartet, oder? Nee, da war eigentlich kaum was zum Geld ausgeben, weil das waren dann immer so eine Dörfer, wo echt der Hund begraben ist und da war dann nicht so viel. Ja, aber irgendwie eine Bahnhofskneipe gibt's doch trotzdem. Ja, mit der Bahnhofskneipe hängt auch die ähnliche Schicht. Siehst du, mein Lieber, du mir was wie Heinun. Deswegen dachte ich, echt? Prima. Na dann erzähl mal. Du bist so wahnsinnig leise am Telefon, kannst du. Ecke? Ja? Nee, kann ich nicht machen. Das kannst du genau zuhören, oder? Machst Radio schön laut an, bis die von oben trommeln. Ich hab ja gehört, dann gibt es Rückkopplung oder so. Na und? Mach mal an, wir probieren das mal aus. Könntest du mit Kopfhörer machen, das ist ja eine gute Idee. Moment. Ach ja, und dann kannst du wie so ein Testpilot, kannst du dann das Telefonhörer so umgekehrt vor dir halten und so rin sprechen. Hey, alles Roger? Ja, Wahnsinn, jetzt habe ich dich hier im Kopf. Ist doch toll, wa? Dann setz ich ihn ganz auf. Ach, dein Kopf wird schwer, könnte ich mir vorstellen. Oh, das ist ein Gefühl, du. Super, oder? Hey, jetzt bin ich auch im Kopfhörer, das ist eigentlich schlecht. Ach nee, das ist toll, geht mir aber genauso. Ich habe ja hier auch Kopfhörer auf und bin selber im Kopfhörer und höre mir zu. Ja, das muss ja irritierend sein. Und schüttel manchmal den Kopf. Aber was soll man machen? Na gut, aber jedenfalls, das war so, wir waren da in Waren an der Müritz. Ach, als wir in Waren waren. Ja, das stimmt, das war ja auch schon, dass wir in Waren waren. Ja, mit dem Waren. Nein, ihr wart ja mit der Eisenbahn. Ja, da. Wir waren also mit dem Waren in Waren waren. Nee, aber jedenfalls, wir sind Waren, wie gesagt, echt der Hund begraben. Und jetzt musste ich da mal auf Toilette waren. Und da habe ich mir erst am Schalter gefragt, ja, gibt es nicht auf dem Bahnhof in Waren war. Also da müssen die Leute dann zu Hause gehen oder so, weiß ich nicht. Aber jedenfalls war dann da so eine Bahnhofskneipe. Und da ging dann drin. Und das ist so eine ziemlich große, war so ein ziemlich großer Saal. Ziemlich viele Tische und so. Und dann da hinten auch eine Bar. Sah nicht aus wie im Westen, aber war ein bisschen wie im Westen, also im wilden Westen, weil da saßen zwei Leute an einem Tisch, ganz alleine in dem großen Saal war. Ja, und der Indianer waren, die waren genagelt, oder was? Nee, das hätte noch gefehlt. Schon, nee, aber jedenfalls, es war es doch so schon klischeeartig, weil die saßen da und haben Karten gespielt, war. Irgendwie an Poker oder so. Und ich stehe da mitten im Saal und das ist echt Totenstille. Und die Behen sitzen an dem Tisch und spielen da Karten. Und dann erstmal so musste ich jetzt ein bisschen auf mich wirken lassen, weil das war einfach zu schön. Und dann sage ich, ja, ich wollte hier mal auf Toilette gehen, war. Und dann hebt der eine, also das war ein Alter und ein Junger, aber dann hebt der Alte so den Kopf und kickt mich so an und sagt mit so einer ganz heiseren, krächzenden Stimme, so ganz leise, wie bei Leuten, die irgendwie Kehlkopfkrebs haben oder so, krächzt er mich dann so an. Eine Mark! Aber so ganz übel, eine Mark! Und das hat mich voll an diese alten Westernfilme erinnert, wenn einer aus dem Zug steigt und kommt dann da ins Saloon rein und dann suchen sie irgendeinen Grund, um jetzt hier wieder ein Duell zu inszenieren, wa? Und so in der Richtung war das. Ja, und die, ja. Ja? Na, erzähl weiter. Ja, jedenfalls, ich stehe dann da und bin erstmal geschockt, dass er mich da jetzt so ankrächzt. Ich dachte, er redet wenigstens vernünftig oder so und dann dieses eine Mark, ne? Und dann, ich stehe etwas verdutzt da, sage erstmal ja nicht, dann wendet sich sein junger Kollege da an mich, hebt so den Daumen, also wie man so halt den Daumen hebt, war so eins, ne? Kickt mich so an, reckt mir so den Daumen vor die Nase und meint so eiskalt, eine Mark, war. Gut, ich natürlich abgebrannt war und muss aufs Klo. Und dann versuche ich erst ein bisschen die Sache diplomatisch anzugehen und diskutiere so ein bisschen rum und so von wegen kein Geld. Und irgendwann scheinen sie das Interesse an mir zu verlieren und fangen wieder an mit ihren Karten zu zocken da. Ja. Und naja, dachte ich mir, was soll's, war und bin aufs Klo gegangen. Ja, Tür war offen und so. Komme ich wieder raus, sitzen die beiden immer noch da. Aber ich grine ihnen noch kurz zu und will dann rausgehen. Und ich gehe zur Tür, da ruft mich der Junge zurück. Ey du, bleib mal hier. So richtig eiskalt so. Gut, dachte ich mir, was willst du machen? Geh zurück zu dem Tisch und kick ihn so an. Und dann meint er, hey, warte mal auf die Chefin. Oh, ich dachte, jetzt geht's als Eingemachter auf die Chefin warten. Dann steht er kurz, da kommt die Chefin aus der Küche. Scheint offenbar die gewesen zu sein, die den Laden da schmeißt. Und dann wollte sie mir noch das Geld aus der Tasche ziehen, was ja nicht drin war. Aber. Und ja, noch so eine Weile rumdiskutiert und so und jedenfalls bin ich ihnen dann irgendwie entkommen und dann raus und musste das erst an meinen Leuten berichten, was ich da krass erlebt habe. Aber das war richtig so wie im Wilden Westen. Und du hast echt die Angst gehabt, dass sie dich möglicherweise massakrieren, wenn du die Mark nicht bezahlst? Oder ja, weil du die Mark nicht bezahlst? Wäre natürlich unrealistisch gewesen, aber irgendwo so. Aber die Voraussetzungen waren alle eben. Ja, ja, das hätte gepasst, ja? Auf jeden Fall. Wenn das jetzt so ein Film gewesen wäre, mich hätte das ja auch nicht überrascht, wenn die jetzt den armen Kerl aufgeschlitzt hätten. Eine große Küche, in der auch schön Messer rumliegen. Ja, nachher hätten sie sich ja noch an die Hackebeilchen. Eier da verkauft. Zwei coole, pokerne Warner und eine gruselige Geschäftsführerin. Ja, also das war richtig irgendwie, naja. Aber jedenfalls kann ich nur sagen, so eine Zugfahrten sind echt zu empfehlen mit so ein paar Freunden und so. Das ist wirklich eine wunderbare Sache. Ja. Wenn man denn nicht so Leuten vorfällt, ne? Ja, richtig. Und seitdem das passiert ist, fährst du aber mit deinem transportablen Öko-Klo rum. Nee, eher selten. Aber ich versuche dann gegebenenfalls das vorher zu erledigen. So. Ja, und zur Not eben immer eine Plastiktüte in der Tasche. Na gut, so weit würde ich nicht gehen. Okay. Nee, aber pass auf, noch eine Sache, bevor du mich jetzt hier sozusagen vors Telefon setzt. Kann ich auch sofort machen. Zack, weg ist er. Mach keine da, da ist er wieder da. Und jetzt ist er aber wieder weg. Sag mal was. Hack voll in der Hand hier. Hallo? Kuttner? Ja? Ah, weg ist er wieder. Literaturhinweis. Ja. Und zwar, ein Pole namens Stefan Grabinski. Ja, ach, der schreibt auch gruselige Geschichten, wa? Sag dir was, ey. Ja. Der schreibt so wahnsinnig gruselige Geschichten, also... Wie alt bist denn du? Zarte 15. Ey, ich sag dir was. Ein Russe namens Nikolai Ostrowski. Nikolai Ostrowski? Wie der Stahl erhärtet wurde. Ach so, ja. Ah, ja, leider bin ich aus dem Alter raus, wo Pflichtlektüre war. Ja, aber jetzt ist es eine freiwillige Entscheidung. Ja, macht die Sache natürlich auch irgendwo besser. Einer der ganz geilen Romane. Na gut, egal. Und gruselige Eisenbahngeschichten dabei. Echt? Ich dachte irgendwie, das wäre so, naja, egal. Nee, jedenfalls Stefan Grabinski, der wirklich total gruselige Geschichten schreibt. Der hat irgendwie ein Faible für Eisenbahn gehabt. Und hat da eine ganze Menge, wie gesagt, total gruselige Geschichten drüber geschrieben. Und zwar habe ich hier so ein Buch vor mir. Namens Das graue Zimmer, unheimliche Geschichten. Sticht ziemlich ins Auge, weil das ist so ein Umschlag wie mit Bleistift gemalt und da ist so ein Kopf vorne drauf. Den sieht man von oben. Du willst die jetzt aber nicht vorlesen, die Geschichte? Nee, ich will das nicht vorlesen. Das ist rein so freiwilligen Basis. Also Stefan Grabinski wolltest du sagen. Ja, jedenfalls. Sag ja, nochmal. Stefan Grabinski. Okay, ich so, danke dir dafür. Ach nee, halt, für diese wunderbare Stefan Grabinski sagen. Komm, Nick, muss wenigstens noch die Geschichten nennen, damit jeder weiß, was das ist. Nee, Stefan Grabinski reicht. Die Leute können ja selber ihren kleinen Arsch im Buchladen bewegen. Ich danke dir sehr für den Anruf. Ja, gut, ciao. Tschüss. Lok 99 72 38 der Harz-Querbahn vor Personenzug in strömendem Regen zwischen den Bahnhöfen Elend und Sorge. In die Heimat. Ihr milden Lüfte, Boten Italiens, und du mit deinen Pappeln, geliebter Strom. Ihr wogenden Gebirg, o all ihr sonnigen Gipfel, so seid ihr's wieder. Du stiller Ort, in Träumen erschienst du fern, nach hoffnungslosen Tage dem Sehnenden, und du mein Haus und ihr Gespielen, Bäume des Hügels, ihr Wohlbekannten. Wie lang ist's, oh wie lange, des Kindes Ruh ist hin und hin ist Jugend und Lieb und Lust, doch du, mein Vaterland, du heilig Duldendes, siehe, du bist geblieben. Und darum, dass sie dulden mit dir sich freuen, erziehst du Teures die deinen auf und mahnst in Träumen, wenn sie ferne schweifen und irren die Ungetreuen. Und wenn im heißen Busen dem Jünglinge die eigenmächtigen Wünsche besänftiget und Stille vor dem Schicksal sinnt, dann gibt der Geläuterte dir sich lieber. Lebt wohl dann, Jugendtage, du Rosenpfad der Lieb und all ihr Pfade des Wanderers, lebt wohl. Und nimm und segne du mein Leben, o Himmel der Heimat, wieder. Kinder, klingt da echt ein bisschen gruselig, wa? Wenn man bloß den Anfang vom Sprechfunktrailer spielt, so ungefähr. Oh, da schreck ich mich ja selber dabei. Tag, wer ist denn da? Gunther? Gunther, meld dich mal. Gunther sagt nichts. Gunther hat den Mund voll. Gunther singt nämlich. Die 25 Mann, von denen er da singt, die besingt Hans Albers auch in Goodbye Johnny. Das wäre doch wieder mal eine wunderbare Übernahmemusik. Danke für Gunthers Beitrag erstmal und werf ihn jetzt knallhart raus. Das hört sich so an. Zack, so. Um weiter zu telefonieren. Tag, wer bist denn du? Hallo, Kuttner, hier ist Carlos. Tag, Carlos. Ich habe ja mehrere in Verbindung mit Eisenbahn stehende Erlebnisse. Wir wollen uns mal auf eins beschränken. Hast du eine interne Hitparade deiner mit Eisenbahn in Beziehung stehenden Erlebnissen? Ja, ich hätte da zwei sehr schöne und dann noch einen Eisenbahn betreffenden Tipp für die Mitmenschen. Aber du selber hast jetzt keine Hitliste von deinen zwei schönen und sagst, das ist eindeutig das Erlebnis auf Platz 1. Also mich selbst betreffend wäre das erste, das eindeutig bestechende, und zwar im zarten Alter von vielleicht 5-6 Jahren hatte ich eine dieser tollen Lego-Eisenbahnen zum selber zusammenbasteln. Die habe ich dann auch wirklich selber zusammengebastelt und die fuhr dann immer so in einem Kreis durch mein Zimmer mit einem Durchmesser von vielleicht einem Dreiviertel Meter. Und irgendwann wurde es mir doch langweilig, dass diese Bahn nur noch im Kreis durch dieses Zimmer fährt. Und ich habe mir gedacht, so eine richtig schöne Dampflok, die müsste auch dampfen. Bin auf die tolle Idee gekommen, so ein Räucherkerzchen, wie man sie zu Weihnachten immer in diese Räuchermännchen stellt, anzuzünden und in die Bahn reinzustellen. Eine naheliegende Überlegung. Was dann zur Folge hatte, als ich diese Bahn einigen Minuten unbeaufsichtigt ließ, dass erstens das ganze Zimmer verräuchert war und zweitens die Bahn so aussah, wie in bereits vorher beschriebenen Kindern. Ach, Carlos, Carlos. Mensch, wenn es in einem Kinderzimmerbrand geendet hätte. Ich muss das ein bisschen vorübertreiben. Ein bisschen Qualm im Zimmer ist ja noch nicht das, was einen so umreißt und was man jetzt für einen lebenslangen, nachwirkenden Eisenbahnerlebnis hält. Ja, damals waren ja die Kunststoffe noch aus all solchen gefährlichen Sachen und das waren ja richtig gefährliche Sachen. Also, dass du jetzt die Befürchtung hast, im Alter von 107 Jahren an Lungenkrebs zu sterben. Na, dann wollen wir mal beten und die Hände falten. Ich danke dir für deinen Anruf. Tag, wer bist du da? Ja, hallo hier, ist Christian. Tag, Christian. Ja. Du hast ein Eisenbahnerlebnis. Ich frage mich schon seit 20 Minuten, was das Thema der Sendung ist. Eisenbahnerlebnisse. Oh, sollte ich vielleicht nochmal ansagen. Das Thema der heutigen Sendung ist Eisenbahnerlebnisse. Obskure, gruselige, erotische, grausame, böse, schöne, überraschende Erlebnisse, die man in der Eisenbahn getätigt hat. Ja, und wie heißt die Frage? Heißt keine Frage. Ach, keine Frage. Ist jetzt nur die Überschrift. Ach, kann man hier nichts gewinnen. Keine Quizfrage. Nee. Och, Mensch. Ach. Ja, du, man muss ich mal... Christian? Ja. Deine Skala stimmt vielleicht nicht. Da am Radio? Dass du den falschen Sender hast? Nein. Wie? Ist das nicht Kiss 99? Nee. Das ist ja Debilenfunk. Debilfunk. Mensch, das ist ja scheiße jetzt. Du, ich hätte jetzt gedacht, hier könnte man was gewinnen, weißt du das? Ja, das ist hart. Tut mir sehr leid, Christian. Mensch, also wenn du eine Quizfrage hättest, also dann würde ich ja vielleicht noch was ausdenken können. Ja, wenn ich eine hätte, würde ich dich jetzt nicht rausschmeißen. Tschüss. So, Kinder, das Thema ist Eisenbahnerlebnisse. Jetzt machen wir hier mal einen Vollchecken. Tag, wer bist denn du? Ja. Ja, ihr seid offensichtlich mehrere. Jetzt müsst ihr euch mal entscheiden, wer ans Gerät geht. Wo denn? Abstimmen, wollt ihr ein Meinungsbild erstellen? Wie viel seid ihr denn? Ich hoffe, ihr seid eine ungerade Zahl von Leuten, dass es, wenn es zu einer Kampfabstimmung kommt, dann doch eine Entscheidung fällt. Stimmenthaltung zählen nicht. So, jetzt mal die Arme hoch, die für den Linken sind. Ich, Und jetzt die, die für den Rechten sind. Kena, dann soll mal Icke ans Telefon. Los, ey. Icke, Baby, komm mal ran hier. Ja, moin. Morgen. Hey, ist ja geil. Ey, ist das so ein Freisprecher? Ja. Vielleicht kannst du ihn mal wieder umstellen. Du hörst dich an wie aus dem Eimer. Warte mal, wie geht's denn hier? Warte mal. Hi, Kutner. Ist ja ein Ding, dass ich mal rankomme hier. Ja, ihr seid zu zweit? Zu dritt sind wir. Zu dritt? Jo. Wer hat denn noch für dich gestimmt? Du? Alle. Alle? Ja. Ach, und draußen, der an? Draußen stehen sie auch alle und stimmen für mich und... Wer ist noch draußen? Ja, da stehen die ganzen Leute. Vor eurem Fenster? Nee, vom Haus. Vom Haus? Nee. Ich wollte nur erzählen, so Eisenbahngeschichte so. Ja. Du hast ein Eisenbahnerlebnis? Ja, ich bin nämlich Lokführer, so wisst ihr. Du bist Lokführer, echt? Ja, also zumindest hoffe ich, dass ich übermorgen bin, weil ich habe übermorgen Abschlussprüfung so. Ah ja. Wie lange lernt man denn, um Lokführer zu werden? Warte mal, anderthalb Jahre. Also du musst vorher eine Lehre machen. Geht ja schnell, das ist aber wie Fahrerlaubnis. Naja, du musst vorher eine Lehre machen. Ja. Also so ein Elektriker oder, ja. Oder was, Schlosser oder so. Gut, na, wir wollen ja jetzt nicht unbedingt ein Berufsbild hier zeichnen. Also du bist bald Lokführer, hast aber schon immer mal, wie heißt denn das dann eigentlich, auch auf dem Bock gesessen? Oder wie sagt man denn da als Eisenbahner? Lok einfach. Gibt es da keine so Spezialausdrücke? Naja, nee. So für Dieselloks gibt es Trecker oder Tackle oder so. Ja, und wie heißt es, wenn man, gibt es da so einen Eisenbahnerausdruck dafür, dass man jetzt gerade die Lok führt, Lokführer ist, die fährt? Ja, Lokführer, weißt du was? Nee, wenn man das so macht, wie heißt es dann irgendwie so, dass man die coolen Stall fährt oder irgend so was, so bildhaft plastische? Nö, an sich nicht. Habt ihr, nee, die Eisenbahner haben keine schöne Berufssprache, auf die man neidisch sein könnte? Nö, an sich nicht, ne. Mensch, schade, schade. Ja. Gut, aber du hast jedenfalls schon ein paar Mal auf dem Trecker gestanden, wie wir Eisenbahner sagen. Mhm. Und ist dir denn da schon, hast du denn da schon ein schönes Erlebnis gehabt? Naja, schön. Ich hatte immer nicht so schönes Erlebnis. Also da bin ich so auch so mit einem Rangierlok gefahren, so, wa? Sag jetzt, erzähl nicht von Überfahren oder sowas. Ja, wollte ich eigentlich machen. Nee, da wird mir dann schlecht. Oh, muss ich dich rausschmeißen. Oder ich tut mir leid. Aus der Kind, wat? Aus der Kindheit mit einem Staatszug, das war auch witzig. Und was war das? Da sind wir, also da von meinen Eltern. Mit dem Staatszug? Ja, da gab's doch mal diese... Heißt du Honecker mit dem Nachnamen? Nein, da gab's doch mal früher die... Wie heißt du mit dem Nachnamen? Ja, sag nicht. Irgendwie Politbüro? Nein, Quatsch. Wie heißt du mit dem Vornamen? Markus. Markus Politbüro, das klingt aber auch. Nee, das war witzig. Und dann mit dem Staatszug? Ja, da war so ein Emblem draußen, wisst ihr, das war hinten an so einen Zug angehangen und der ganze Zug war voll so, wa? Oder heißt du Kohl? Ja, Hilfe. Oh nicht. Nee. Bist du aus dem Osten oder aus dem Westen? Aus dem Osten. Damit man weiß, was für ein Staatszug. Ah ja. Und wer saß da drinnen? Saßen da Staatsleute drinnen? Tolle Staatsleute? Nee, mein Vater, der war früher, also Ministerium des Sagen, das war hier nicht mit Physiker, war da Honecker oder so. Ach so. Das war nur einfach so, weiß ich nicht, eine Auszeichnungsreise oder was das war. Ja. Nur damals war ich tierisch stolz, weil der ganze Zug so voll war, wisst ihr? Und ich hab da so... Ach, um immer alle mit Fähnchen am Fenster und so. Ja. Und wo seid ihr dann hingefahren? Ja, das war Leipzig und Dresden und so. Ach, toll, toll. Wahnsinn. Ja. Aber trotzdem, mit dieser Leiche, das war auch witzig. Und dann wieder zurück nach Berlin. Jo. Gut. Wahnsinn. Ey, das ist ein Erlebnis, da beneiden ich, glaube ich, hier die Bahnfreaks werden sich darum richtig... Der ganze Zug war voll. Richtig beneiden. Echt und das hat dann auch den Kern deines Berufswunsches in dir versenkt. Voll. Weil ich bin so wahnsinnig bahnbegeistert. Prima. Aber aufgrund der mit den Lehrte da angerufen hat. Ja? Boah, das war ja auch ganz schön stressig, was der als erzählt hat. Das war ja, aber das interessant. ISU, sag ich nur. ISU, heißt das ISU? Hä? ISU? ISU? ISU? Was ist ISU? Wie sieht nicht, der hat ISU gesagt. Indusi sagt der. Indusi, richtig. Ja, Indusi, das ist Sicherheit, sowas. Wenn über ein... Klingt gut. Indusi klingt gut. Habe ich schon wieder fast vergessen gehabt. Ah, und gibt's noch eine SIFA. Indusi klingt viel besser. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Neues Wort erobert. Indusi. Tag. Ja, hi. Ja, hi. Hi, hier ist Mona aus Prenzlberg. Tag, Mona. Ich habe viele Bahnerlebnisse. Ich habe jetzt nämlich Interrail gemacht im Sommer. Ah ja. Kennst du das? Da fährt man so mit einer Dauerfahrkarte überall rum immer, wa? Ja. Und kann umsteigen hin und her und rauf und runter. 4 Wochen lang. 4 Wochen lang. Ja. Und wo bist du hin gerailt überall? Durch Großbritannien, Schottland hoch und dann rüber nach Irland. Bist du unten durch den Tunnel schon durchgefahren? Nee, Tunnel war ich nicht. Wie? Nee. Warum nicht? Nee. Was heißt nee? Bist du oben mit dem Schiff rübergefahren? Ja. Naja, gut. Schiff ist besser. Ja. Und hast du richtig ein kräftiges Bahnerlebnis? Ja, nettes. Wir sind aus Ostfriesland sind wir dann losgefahren. Und dann über Holland und Belgien nach Ostende, ne, und da mit dem Schiff rüber. Und in Holland hatte unser Zug Verspätung, so dass wir abends um 10 in Rotterdam standen und nichts ging mehr. Der Anschlusszug war weg. Und da hat uns tatsächlich die Bahngesellschaft ein Hotel spendiert. Ist doch nett, oder? Ja, ist aber kein Erlebnis, ist ja bloß so eine Form von Vorteilsnahme. Nee, meinen Sie, dass dir das in Deutschland passiert wäre? Das war ein ganz tolles Hotel. Ja, weiß ich nicht. Naja, gut. Haben sie dir ein Hotel spendiert? Ja. Und du bist jetzt der holländischen Bahn auf ewig dankbar. Ja. Wärst du das nicht? Das haben die nur beabsichtigt. Echt? Ja, dass du jetzt auf ewig der holländischen Bahn dankbar seist. Ey, du musst misstrauisch bleiben. Genau das wollen sie erreichen. Warum sollte man der holländischen Bahn auf ewig dankbar sein? Für ein Hotelzimmer? Naja, meinst du nicht? Ist man so leicht einzukaufen, zu bestechen? Naja. Mensch, Mona. Wenn du nicht aufpasst, für ein Hotelzimmer. Du passt schön auf, passt schön auf. Okay. Heute ist es die holländische Eisenbahn, wer weiß, wer morgen ist. Na, kann schon sein. Ja? Ja. Da denk mal drüber nach. Okay. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ciao. Tschüss. Lok 99 72 38 der Harz-Querbahn fuhr Personenzug in strömendem Regen zwischen den Bahnhöfen Elend und Sorge. Fritz-Kurzinfo. Einigung. Die Außenminister Bosniens, Kroatiens und Restjugoslawiens haben sich am Abend in New York auf Grundsätze zur Beilegung des Balkankonflikts verständigt. Danach soll ein künftiges Bosnien ein Parlament, eine Präsidentschaft und ein Verfassungsgericht haben. Zudem soll es freie Wahlen geben. Angebot. Die NATO hat am Abend Russland ein Rahmenabkommen zur Gesamtheit der beiderseitigen Beziehungen vorgeschlagen. Dementi. Die libysche Regierung hat Berichten widersprochen, sie wolle alle 30.000 im Land lebende Palästinenser binnen 24 Stunden ausweisen. Libysche Grenzbehörden hatten zuvor berichtet, die Palästinenser würden zunächst in Sammellager gebracht und dann in ein Camp an der Grenze zu Ägypten transportiert. Überfall. Rechtsgerichtete Jugendliche haben, wie die Cottbusser Polizei erst jetzt mitteilte, am vergangenen Wochenende in der Gemeinde Friedrichshain 3 Inder misshandelt. Ein Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sport. UEFA Cup. Bayern München kam am Abend durch einen 5:0-Erfolg bei Lokomotive Moskau eine Runde weiter. Ebenfalls im Wettbewerb bleibt der erste FC Kaiserslautern, der Slovan Bratislava mit 3:0 besiegte. Dagegen schied der SC Freiburg nach einem 0:0 bei Slavia Prag aus dem UEFA-Pokal aus. Wetter. Nachts regnerisch, 12 bis 10 Grad, auch am Tage Niederschläge um 14 Grad. Achtung, Achtung. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Die Steinreich-Party. Das heißt, die fünfte Party fürs neue Tempodrom. Und für euch. Mit reichlich Programm. Gianna Nannini singt einige Songs live. Wim Wenders verlost die Hauptrolle in einem seiner Filme. Blechreiz heizen ska-mäßig ein. Und das Trio Blamage ist wie immer auch da. Umsonst. Und drinnen und draußen. Die fünfte Steinreich-Party. Montag, 2. Oktober im Tempodrom. Steinreich werden? Na klar. Aber nur mit Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. roten Gitarren, trotz ihres Namens, keine Partei, die keine von der PDS finanzierte Singegruppe, sondern eine ehemals, also eher eine ehemalige Beatband aus der ehemaligen Volksrepublik Polen. Tach. Tach, Kuttner. Wer bist denn du? Mario aus Brandenburg. Mario aus Brandenburg. Ja. Und kannst du nicht Dieselmann den Restbahnblues spielen? Oh, da habe ich nicht mit, tut mir leid. Oh. Ey, ich würde als als Kompromiss würde ich dir Tonsteine Scherben anbieten nachher. Na gut. Ja? Okay. Mensch, Meier. Okay? Aber Dieselmann wäre besser. Ah, tut mir leid. Siehst du, ist mir heute nicht untergekommen. Hab wieder davor gesessen vor meinem Plattenschrank und alle durchgewühlt und eine Menge gefunden. Aber Dieselmann habe ich nicht drauf geachtet. Mhm. Hast du recht. Mhm. Na, okay. Kann man nichts machen. Okay. Hast du denn ein ordentliches Eisenbahnerlebnis zum Erzählen? Nicht. Nee? Gut, dann hast du einen Musikwunsch abgeliefert. Danke ich dir. Mal die Musik. Okay. Danke ich dir. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Na, das war doch ein kurzes, herzhaftes, klares, orientiertes Gespräch. Tag, wer bist du? Hallo? Ja, muss ja nicht sein. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Manuela. Tag, Manuela. Na? Na? Ich wollte ein Eisenbahnerlebnis erzählen. Und richtig so ein Erlebnis, Abteil, Tür ist zu und hier sitzt irgendjemand gegenüber und den macht was Ungewöhnliches. Naja, das war eigentlich mehr so ein S-Bahn-Erlebnis. Ist ja nicht, ob der S-Bahn auch akzeptierst, aber eigentlich fährt es auch, macht tut ab und zu. Ja, damit halt ja keine, also mit der Bahn halt ja keine Probleme. Ja, mit den Erlebnissen? Ach so. Naja, eigentlich komme ich ja dann zu dem Thema erotisches Erlebnis. Naja, siehste. So ein bisschen, naja, obwohl eigentlich ist es auch ein bisschen komisch. Ein komisches erotisches Erlebnis. Genau. Das ist, hier gehen doch gleich überall die anwesenden Kollegen, recken gleich die Hälse, halten die Hände hinter den Ohren. Erzähl. Ja, also pass auf. Ich war also mit einer Bekannten, die habe ich abgeholt von der Arbeit, eine ältere Bekannte, und die hatten den abnehmbaren Zahnersatz. Ja, das scheint ja ein ganz tolles, erotisches Erlebnis zu werden. Naja, das war wahrscheinlich der Herr, der uns da gegenüber saß, der hat wahrscheinlich mehr auf ein erotisches Erlebnis gehofft und hat sie dann nun halt immer angemacht. Naja, und sie ist darauf nicht so recht eingestiegen, hat also alles mögliche versucht, uns zum Kaffee einzuladen und so weiter. Aber so gesprächsweise. Naja, also das war eigentlich mehr so von seiner Seite ein aufgedrängtes Gespräch. Ja, ja, ja. Und meine Bekannte hat eigentlich nicht so den Willen gehabt, sich dem zu widmen, was er da von ihr wollte. Mhm. Und jedenfalls, sie hatte sich davor, das war am Alex gewesen, so ein Baguette gekauft. Ja. Und hatte nun vor, das zu essen. Und dazu musste aber ihren Ersatz rausnehmen. Und hat sie sich nun anfangs nicht so getraut, weil es saßen ja auch einige Leute in der Bahn, obwohl es schon abends war. Kann ich nochmal dazwischen fragen, ich weiß schon, worauf ich hinausläuft. Aber wozu hatten die Zahnersatz im Mund, wenn sie den, um was zu essen, rausnehmen muss? Naja, weil das ist alles so ein bisschen so eine eklige Sache. Da kommt sie wohl halt nicht so ganz mit klar. Und es war nur halt auch ein ziemlich kräftig hartes Baguette. Ja. Und da hat sie sich dann also entschlossen, den Mann ganz schwer zu schocken, indem sie ganz einfach cool ihren Zahnersatz rausgenommen hat, sonst versteckt sie das immer so ein bisschen. Aber da hat sie dann eben halt ganz offen getan, was ihn dann also wirklich ganz schön geschockt hat und er dann halt ganz beschämt in einer Abteil gegangen ist und an der nächsten Haltestelle dann ausgestiegen ist. Also das hat ihm dann doch einen mächtigen Schock versetzt. Gut. Da wird er jetzt wohl psychisch ganz schön schwer geschädigt sein, denke ich mal, nicht mehr so schnell in der Bahn anmachen. Der wird jetzt Frauen erstmal untersuchen, wie Gary Cooper so Pferde. Ne? War? Ja, erstmal so. Ja. Okay, danke dir für den Anruf. Ja, okay. Tschüss. Tja, Mensch, ist hart mit so einem Zahnersatz aus dem Osten. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Frank. Tag, Frank. Du fährst ab und an Eisenbahn und da erlebst du obskure, gruselige Sachen. Ja, genau. Genau. Aha, welche denn zum Beispiel? Na, was gruselig jetzt willst du ja nicht hören, hast du gesagt. Da könnte ich dir... Ja, gruselig schon, aber nicht so Verunfallungen. Bist du auch Lokführer? Grünau. Ei, ei, ei, ei. Und Freunde nennen dich den Überfahrer, oder wie? Nee, nee, ganz so schlimm ist das noch. Nee, gut. Das wäre ja toll. Ja. Obwohl es ja da hier noch Idioten gibt, die sich vor den Zug schmeißen. Ja, und bei denen, die vorne auf dem Zug stehen? Wie, was? Gibt's da auch Idioten? Wollt ihr jetzt nur... Auch, ja. Ja, gut, ja, bin beruhigt. Ja, ich meine, wenn man eine Berufsgruppe Idioten nennt, dann muss man die anderen auch mal Idioten nennen, finde ich, wegen der Ausgewogenheit im Radio. Da hast du recht. Ja? Hm. Gut. Pass auf, meine Geschichte. Also ich fahre Richtung Magdeburg, mit der Eisenbahn natürlich. Vorne auf dem Trecker? Auf dem Trecker, ja. Ja, sagst du Trecker zu deiner Lok? Ja, manchmal. Wenn's ein Russenlok ist, ja. Und was sagst du, wie sind jetzt die neuen Westloks? Naja, schlapp. Ja, ehrlich? Ja, nee, ernst, ja. haben keine Power. Also von Diesel auf Dieselbasis gibt es nichts Vernünftiges, was an die Russenlok rankommt. Also ist schon, sagen wir mal, wie wir Eisenbahner sagen, eine Russenlok unterm Arsch ist schon mal tollet. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, die hat irgendwie, wir wissen, das sind ja Porsche unter den Eisenbahnen. So ist es. Ja, und im Tunnel röhrt's immer so schön. Rum. Naja, die Frequenz ist ein bisschen hoch. Ah ja, stimmt, ja, die pfeifen so ein bisschen, wa? Ja, ja, das ist ja auch, was die Jungs da im Westen nicht abkönnen, die Frequenz. Erst haben sie gesagt, die ist zu laut. Dann haben sie festgestellt, die ist ja so, ja, 3 Dezibel leiser. Aber die Frequenz, die ist ja so umwerfend. Ah ja, na, wenn ja nicht mehr geht, dann sagen sie, dass deine Russenlok asbestverseucht ist. Auf jeden Fall, ja. Musst du aufpassen. Oder PCB. Ja, also gut, du stehst jetzt vorne auf dem Trecker. Naja, ich fahre da Richtung Magdeburg, wieder so die Art des Lokführers ist, überall Kaffee trinken, wa? Was heißt denn überall Kaffee trinken? Naja, wo es sich eine Möglichkeit ergibt, wenn du da 12 Stunden alleine umfährst. Na, wo ergeben sich denn da Möglichkeiten, außer, ja, sagen wir mal, im Fahrerhäuschen? Na, da wen ja, wa? Ach, da nicht? Nee, das ist ein bisschen blöder, weil du 96 Volt Gleichspannung hast, da kriegst du da mit dem Tauchsieder immer ein bisschen Schwierigkeiten. Ist das, um das Wasser warm zu kriegen, das müsstest du dann halt mitschleppen, Wasser und Tauchsieder und Tassen und... Ach so. Das heißt, also versuchst du irgendwo einen Imbiss anzusteuern und die haben sie ja nur... Anzusteuern ist gut ohne Lenkrad, wa? Oh, Lenkrad hast du schon, hast du noch nicht gesehen? Muss man Mike Lehmann fragen, der war da heute früh drauf auf so einer kleinen Rangierlok. Da hast du zwar auch ein Lenkrad, aber ist an der Seite. Ah ja. Und man kann doch aber, sagen wir mal... Und bei der Russenlok, da kannst du dir vorstellen, sitzt du da wie ein Pilot, da mit so einem durchgesägten Lenkrad. Ach, prima. Groß, weißt du? Ja. Die TGL von der Russen. Ah, super. Ja. Und telefoniert man auch immer mit dem Tower, ne, wa? Naja, das gibt's jetzt auch schon, ja. Jetzt kannst du auch über Satellit da. Ach, ist doch klasse. Ja, wa? Ja. Gut. Gerne Lokführer, wa? Du... aber Ansager. Ja, ich bin Ansager. Echt, zurückbleiben, bitte. Ey, da musst du mir jetzt aber nicht so verachtungsvoll begegnen. Ach, ich doch nicht. Aber ein bisschen schon. Aber verstehe ich ja auch. Ist ja berufsbedingt. Ist man schon ein bisschen wahrscheinlich wie so ein Pilot ein bisschen eingebildet, oder? Wenn man auf den Bahnhof kommt und sieht dann da so eine rote Mütze mit einer Kelle in der Hand stehen, denkt man, hey, hey, hey. Was hast du gesagt? Wenn man jetzt so auf den Bahnhof kommt und sieht dann so ein rotes Mützchen mit einer Kelle in der Hand rumstehen, dann ist man doch stolz als Lokführer. Oder nicht? Na gut, weiß ich nicht. Oh, stolz ist man schon und auch ein bisschen verrückt, sonst würde man den Job nicht machen. Ja, also du stehst jetzt auf deinem Trecker und hältst jetzt Ausschau, dass sich neben irgendwo dem Gleis irgendwo ein Imbiss aufgebaut hat. Und komme in, Gentin, fahre ich in der Ecke, das heißt so ausweichen. Wenn jetzt was Schnelleres kommt mit dem Güterzug, dann frage den über den Zugfunk, den Fahrdienstleiter, der da auf Stellwerk sitzt, wie lange ich da nur parke. Er sagt, da kommt ein Interregio von hinten und dann geht es weiter, also 10 Minuten ungefähr. Dachte ich, mir reicht, war Imbiss, hast du gesehen, gehst du da hin. Ja. Ach, und dann kann man sich vorstellen, du springst dann da runter von deiner Lok, ja, in die Böschung, kugelst so runter... Und rennst dann über... Bahnsteig, da braucht er. Ach, es war ein Bahnsteig. Ach so, na dann geht's ja. Über die Straße zum Imbiss, Kaffee bestellt. Nun wollte ich den aber mitnehmen auf der Lok, weil ja 10 Minuten ist ja nicht viel. Und den nach Sturzkaffee ist auch nicht gerade gesund. Ja. Nun gibt's mir so eine, oder wollt's mir so eine Keramiktasse andrehen. Die sie wieder haben wollte, wa? Die sie wieder haben. Oh, die wusste nicht, dass du ein Lokführer bist. Ja, da sagt sie... Wir sind ja stolz darauf, dass wir Keramiktassen haben. Vielleicht sogar mit Recht, wa? Was die konnte ich in dem Moment nicht gebrauchen. Sag, Mensch, ich muss den aber mitnehmen. Ich stehe da drüben mit der Lok, wa? Da schubste ihre Kollegin an und sagt, Mensch, Gerda, guck mal, jetzt kommen die Sörche mit der Lok hierher Kaffee trinken. Prima, hast du die Tasse mitgekriegt? Nee, ich hab den Plastikbecher gekriegt. Das war meine Geschichte. Und jetzt freust du dich immer auf Gentin, auf die Parkspur. Ja, da fahre ich selten lang. Ja? Ein bisschen da um Imbiss rumscharwenzeln. Jörg, gehe hier durch Berlin, größten Teil, mal ein Stück weiter. Warten durch Berlin, dann nur S-Bahn? Nee, nicht S-Bahn. Ja. Güterzüge zum größten Teil auch mal hier Regionalexpress Magdeburg oder so. Ist ganz verschieden. Ja. Und kommst ja nicht mehr raus in die Ferne? Hat man da nicht Fernweh auch als Lokführer? Naja, das ist so, die haben das jetzt nach Dienstalter alles gemacht. Und je älter du bist, desto weiter darfst du fahren. Musst du fahren. Also, das ist beim ICE ist ein bisschen anders, weil der wird ja über ein Kabel gesteuert. Da kannst du auch mit einer niedrigen Lohngruppe fahren. Aber bei so Schnellfahren, Intercities oder so, da sind alle alte Leute drauf. Musst du mal gucken jetzt, wenn du das mal siehst. Früher sind alle die jungen Peoples gefahren, die noch Lust zum Fahren hatten. Ja. Und jetzt fahren alle die Alten. Ach, und warum müssen jetzt die Alten immer so weit fahren? Weil die höchste Lohngruppe haben und dafür auch die Leistung bringen müssen. Ist zwar kurios. Ach so, und die höchste Lohn... Ich bin und so viel, wie du denn da gemacht hast bei der Eisenbahn, willst du auch mal deine Ruhe haben. Das ist nicht mehr ganz so schnell. Dann kannst du auch mal Ach, nein, das ist ja ungerecht. Genau umgedreht. Ja, na, das ist ja richtig eine Verkehrung. Also eigentlich hat man ja die hohe Lohngruppe, weil man lange da arbeitet und sich Verdienste ums deutsche Eisenbahnwesen erworben hat und sollte doch dann schon ein bisschen ruhiger treten dürfen. So ist meine Meinung. Ja, finde ich auch. Genau umgedreht, weil du die hohe Lohngruppe hast. Ach. Und, so fahren wie ein und da schicken die euch runter bis nach Rumänien, wenn man viel Geld verdient und schon alt ist? Rumänien nicht ganz. Rumänien nicht? Was war denn deine weiteste Fahrt? Na, Helmstedt, hier nach der Wende. Helmstedt. Denn also richtig rausgekommen ist du dann? Also ihr wisst, was ein... Naja, nach Rumänien nicht, wahr? Ja, also die Hochseeflotte der Eisenbahn, der hörst du nicht an? Nee, auf keinen Fall. Ja. Nee, wir fahren hier so rund um Wasserturm. Bist du aber eigentlich ganz froh, ja, dass du das von eben Güterbahnhof immer zum anderen immer bloß die Kohlen hin und her fährst? So, oder die werden auch manchmal gebraucht. Was hinten drauf ist. So die Straßen angucke, was da an LKWs... Ja. Da denke ich manchmal, ich fahre neben so einen Huckepackzug her, aber... Ach Mensch, hättest aber keine Lust, mal mit der Lok nach Italien zu fahren? Naja, na klar, warum nicht? Na, du bist doch in der Lohngruppe. Das ist ja nicht mein Ding, das entscheide ich ja nicht. Ach so. Mir sagt man das, was ich machen soll und mehr mache ich auch nicht. Ach, da kann man aber nicht so, dass man mal sagt, ach, Rom würde ich gerne mal sehen und da schön im Eisenbahner Hotel übernachten. Naja, dann musst du dazu auch noch sehen, wir sind ja die Ostler, wir sind ja Angestellte. Ah ja, die dürfen nur bis Helmstedt, die Ostler. Jetzt auch nicht mehr. Nicht mal so weit? Jetzt nicht mehr so weit. Nee? Nee. Ei. Wenn man Bad Schandau erwischt, hat man schon Glück gehabt. Denn das ist ja leichter, einen Angestellten rauszuschmeißen wie einen Beamten. Ach, und ihr seid jetzt Beamten? Da setzt man die Leistung, die fährt man so nach und nach runter. Ja. Dass die Bahnbetriebshöfe hier, wo praktisch mehrere hundert Lokführer arbeiten, dass die dann ja nicht mehr die Leistung haben, um auch die Lohngruppen zu erreichen. Und so fährt man die Leistung runter. Die Bundesbahner machen Überstunden, weil das sind ja Beamte. Die können wir ja nicht einfach so wegschicken. Die kriegen ja sowieso ihr Geld, wisst ihr? Ach so, die Westler sind alle Beamte und ihr seid Angestellte. Genau. Ah ja, und als Beamter, da muss man ja nichts mehr machen. Da kann man die Beine aufs Führerpult legen und den ICE ferngesteuert nach Italien fahren lassen. Der Stifter, der wird ja über Kabel gesteuert. Ja. Da kannst du die ganze Fahrt in die Nase bohren. Da brauchst du ja nichts machen. Die Rollos runterziehen. Höchstens noch in eine Bahnsteigerin bremsen, damit die Koffer nicht die Gepäcknetze fallen. Und nur zusehen, dass man an der Grenze noch einen Halt erwischt, damit man Lira tauschen kann. Ja, oder Slotti. Ja, oder so, oder Slotti. Mensch, ist die Welt ungerecht. Das zeigt dir da. Ei, na, ich bin voll auf deiner Seite. Aber Gott, nein, ich höre dich schon, ich glaube, seitdem du sendest. Und auch auf der Lok? Auf der Lok, ja, ist ja verboten, ja. Du Ach so, Radio haben. Ah, da darfst du das jetzt nicht sagen. Ach, na, du wirst doch, was verboten ist, macht Spaß. Stimmt. Stimmt, wa? Mensch, das ist ja aber ein toller Gedanke. Ja, wie der mich schon immer auf Dienstag, wa? Der Qualm in die Augen fährt und die Tränen kommen und der Zugwind so durchs Fahrerhäuschen huscht. Ja, da mache ich auch schon mal einen Motor aus, wenn ich es ja nicht verstehe. Ach, prima. Prima, ja, extra für dich. Ja, Mensch, da hast du mir jetzt aber Mut gemacht und meinem Leben Sinn gegeben. Aber ich finde Lokführer auch wichtig. Und ja, schön. Finde ich hoch, ja. Sonst würde ich es ja nicht machen, wie gesagt, ja. Und nett zum Unterhalten. Ja, und wenn ich nachher Rentner bin, schreibe ich ein Buch. Ja, macht es. Bücher schreiben macht Spaß. Also. Okay, ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Mensch, da kann man ja jetzt nur noch die Lok 99 hinterher schieben. Was soll da passieren? Und zwar mit einem Wondra-Check-Gedicht, die lesen von Otto Sander, Singsang am Regentag. Aber erstmal kommt die Lok selbst. Lok 99, 72, 38, der Harz-Querbahn vor Personenzug in strömendem Regen zwischen den Bahnhöfen Elend und Sorge. Thank you. schrägen Tag. Die Welt ist wie ein Schiff, das irgendwann im schönsten Sonnenschein bei leichtem Wellengang auf einem Riff zerschellt und langsam auseinanderfällt. Im Traum gehe ich durch eine klare Feuchtigkeit, während sich das Leben hier an Bord unmerklich jeden Tag ein wenig mehr zur Seite neigt. Die Lady mischt sich unter die Fische. Vielleicht ist es schön so, wenn einem das Gehirn unter Wasser langsam vermoost. Die Welt ist wie ein Schiff, das irgendwann im schönsten Sonnenschein bei leichtem Wellengang auf einem Riff zerschellt und langsam auseinanderfällt. Es gibt bereits die Firma, die im Wasser Häuser baut. Der Untergang steht kurz bevor. Mein Mädchen hört dem Singsang zu und fragt mich dann: Glaubst du, ist das auch gut für meine Haut? Küss mich, wo geht die sonderbare Reise hin? Vorbei an einer Munitionsfabrik, dann bis zum Horizont, dann noch ein Stück, ein letzter Blick zurück bei leichtem Wellengang. Die Lady übersteht den Untergang und ich werde ein Delfin. So, dann lassen wir hinten ein bisschen die Lokgeräusche spazieren gehen und Kinder, die ihr da noch in der Leitung seid. Es gibt eine ganz schwere Aufgabe in Zeitungen, nämlich extreme Kurzmeldungen plastisch zu formulieren, dass sie auch funktionieren. Da hat man einen Ausgang, in drei Sätzen sind möglich, Ausgangssituation, eigentliches Ereignis, Resümee. Drei Sätze. Wenn ihr jetzt in der Lage sein solltet, in drei Sätzen ein klares, interessantes Eisenbahnerlebnis zu schildern, dann bleibt gerne in der Leitung. Ansonsten würde es wenig Sinn und kaum Spaß machen. Tag, wer bist denn du? Hallo. Wer bist du? Wolfram. Wolfram. Ja, grüß dich. In drei Sätzen ein Eisenbahnerlebnis. Ja, also... In drei Sätzen. Überleg. Ja, ich mach das. Lass alles Unwesentliche beiseite. Ende 89, erste Mal Fahrt in Westen. Frankfurt Hauptbahnhof, Frankfurt-Main Hauptbahnhof, komme rein, mir sitzen zwei Damen gegenüber, wundern sich, warum da so viele Flugzeuge fliegen. Und ich konnte nur als armer Aussie sagen, hier ist der größte Flughafen Deutschlands. Und das war eigentlich mein ganzes Erlebnis, weil die Gesichter, die sind nicht zu beschreiben. Danke. Ich hab's nicht verstanden, aber trotzdem danke. Ich muss nicht alle Anrufer verstehen. Danke, okay. Danke. Na gut, ciao. Tschüss. Tag? Ja? In drei Sätzen? Naja, das geht ziemlich schnell. Und zwar, das war S-Bahnhof Schönhauser Allee. Ich bin da so runtergekommen. Und naja, das sah eigentlich ziemlich eklig aus. Da war so, stand halt die S-Bahn so. Und naja, unter dieser S-Bahn lagen so Beine. Ja, dann machen wir mal gleich weiter. Tag. Ja, hallo. In drei Sätzen ein Eisenbahnerlebnis? Ja, schnell. Also an meinem 12. Geburtstag hatte ich mir eine Eisenbahnanlage gewünscht. Und in der Nacht vorher wachte ich auf, um mal zu gucken, wo die Geschenke versteckt sind, ging in den Keller und siehe da, in dem großen Keller war eine riesen Eisenbahnanlage aufgebaut und frohlockend ging ich wieder zu Bett. Doch als ich am nächsten Morgen aufstand, wie wild in den Keller rannte, war da nichts außer dem üblichen Kram, der so im Keller steht. Daraufhin irgendwie bin ich total ausgeflippt, wo ist meine Eisenbahnanlage? Andere fragten, zum Beispiel die Eltern, was für eine Eisenbahnanlage? Ja, jedenfalls waren die offensichtlich davon so geschockt von meinem Traum, den ich da hatte, offensichtlich, dass ich zu Weihnachten wenigstens mit meinem Bruder zusammen eine bekommen habe. Eine Lektion im praktisch Träumen. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Ein Eisenbahnerlebnis in drei Sätzen? Nee, hier ein Eisenbahnerlebnis in drei Sätzen? Da machen alle ganz sanfte Bände. Dankeschön. Hier noch ein Eisenbahnerlebnis in drei Sätzen. Ja, einen schönen Gruß vom TuS Lichterfeld. Da, schneller, Baby. Hier noch ein Eisenbahnerlebnis. Hallo? Ja? Wer ist denn da dran? Kuttner, hallo Kuttner, das ist der Henry. Das klingt so komisch. Tag, Sir Henry. Ja, ich bin hier in so einer dummen Zivildienstschule an der Ostsee und probiere das schon sehr, sehr lange. Ach, in Sachsen am Wasser, ist ja klasse. Wie in Sachsen, an der Ostsee? Ja, ist klar, in Sachsen am Wasser, sag doch. Ein Sachsen am Wasser, ja. Ein Sachsen am Wasser. Und da ist es ziemlich verlassen hier, sinnlos, langweilig und ich sitze schon die ganze Zeit und probiere es hier. Und dummerweise, hier kommt kein Radio Fritz. Sir Henry, tut mir leid, ich kann dir Thema jetzt nicht erklären. Du weißt selber, es ist 4:01, die Sendung ist fast zu Ende. Ich freue mich über deine Standortmeldung. Kannst du mir bloß noch mal kurz sagen, was mit dem halbautomatischen Anruf war? Ja, der war heute nicht, darum habe ich noch gar nicht angesagt. Tut mir sehr leid für dich. Okay, tschüss. Hier noch ein Eisenbahnerlebnis in 3 Sätzen. Hey Kuttner, was ist los? Ich hatte vorhin einen Fax geschickt. Gut, nee, ist nicht angekommen. Hier ein Eisenbahnerlebnis in 3 Sätzen. Ja, das klingt dann so. Da ein Eisenbahnerlebnis in 3 Sätzen. Ja, hi von Norman. Schönen Gruß von Tusslichterfelde. Tschüss. Kinder, 3 Sätze sind schwer. Eisenbahnerlebnisse sind auch ganz schwer. Bis dort ist jetzt 1:45. Vielleicht sollten wir einfach Schluss machen und nächste Woche weiter telefonieren. Mann, das ist übrigens Tag der Deutschen Einheit. Ich weiß noch nicht, worüber man da reden soll. Über irgendwas müsste man ja dann wahrscheinlich reden. Entweder was damit zu tun hat oder was gar nicht damit zu tun hat. Ach, ist mir doch egal. Tschüss. Nächste Woche ist wieder Sprechfunk. Und jetzt erstmal weiter mit dem Night Flight mit entweder MC Lücke oder Martin Petersdorf. Aber es betet erste Sahne. Tschüss. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Ball war mir gewogen mit Mann. Sprach von Liebe, die Mutter war von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter war von ihm. Nun ist die Welt so trübe, ihr Weg gehört in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, ihr Weg gehört in Schnee. Zu dem anderen. Jump.